dieser in mein Beginn. Siehst du nicht du? Ja, ich hab ne. Okay, na dann passt doch. Unter Anwendungen siehst du es auch. Ja, dann lässt du bloß nicht schließen, das blöde Ding. Hallo? Rechtsklick. Ja, mach ich. Alt F4. Ah, ich hab ne, Der Prozess heißt Pitkin Portable. Ja, bei mir heißt der Pitkin 32-Bit. Warum der 32-Bit hat, weiß ich auch nicht. Die Sau lässt sich nicht schließen, das gibt's doch nicht. Rechtsklick, Prozess beenden. Manu, wenn ich jetzt extra den Teamviewer hier die runterladen, ne, und da draufklicke und es funktioniert. Oh, der Muffler hat den WG-Raum betreten hier. Aber ja. Dings ist er noch nicht. Ja, da lästert er erst über die alte Garde, ne, was schon, und dann jetzt gucken wir sich das mal ganz. Ich hab überhaupt nicht gelästert, hallo? I pit you. Bitte ein Pit. So. Ich nehme das Ding hier und haus aus dem Fenster. Näher langsam. Teamviewer nur starten, privat. Moment, das muss ich dann auch machen. Theoretisch. Praktisch auch. Der Muffle ist wieder gegangen, siehst du? Mhm. Du bist schuld, Raiden. Er hat recht. Er muss bestimmt bloß einen Wiss machen. Boah, da haben sich wieder alle Rechner dieser Welt gegen mich verschworen. Ja, nur gibt's das? Das habe ich mir heute auch gedacht auf Arbeit. Da habe ich gedacht, ist da was? Leck mich. Hat die Jira wieder nicht abgehalten, wa? Oh, naja, ich sag mal so, die Jira war halt nicht das Problem, aber die, war auf der Jira reiten, sag ich mal, die haben heute wieder, ich versteh's manchmal einfach nicht, ich versteh's nicht. Ach, die Jira lässt sich reiten? Naja, die muss ich halt benutzen. Okay. Hostess? Ja. Klappt's? Ja, heißt leck mich am Arsch. Richtig. Da war es. Aus Liebe. okay. Stärke C. Stärke V. Theoretisch. So. Und das Passwort ist? Steht drunter. Okay. Ich weiß doch, was du haben willst, Tommy. Anmelden. Wir wollen es auch wissen. Geld, Sex, Macht und Ruhm. Genau. Die. Aber nur gegen Bezahlung. Die. Ja, gib's ihr. Zack. Jetzt kommt er wieder, der Muffle. Jetzt kommt er wieder, der Muffle. Hat sich doch anders überlegt. Der hat den Pitkin, den Pott-WG-Raum betreten hier. Ob er dann auch wirklich demnächst im Teamspeak aufschlägt, das werden wir dann gleich hören. Hallo, WG-Besucher. Ja, hier. Ja, hier. Schwollener Südhang. Ja, hier hast du gesoffen, alles klar. Schwollener Südhang. Das geht mir ab. Kann es sein, dass er schon zu ist, oder? Nee, aber der geht ja nicht zu, dass du. Servus, Muffle, herzlich willkommen im Teamspeak. Nicht so laut. Alter, was hast denn du für ein Taskmanager? Schaut die ganz komisch aus. Zack. Ist das noch Windows 7? Ist das noch Windows 8? Wie kommst du denn zu der Scheiße? Ich liebe Windows 8. Scheißdreck, echt. Kein Wunder, dass es nicht. Ach, Windows. Wer nutzt denn heute noch Windows? Vor dein LKW. Ich. Ja, wie ich letztens erfahren durfte, ist es ja sehr verpönt, wenn man Windows nutzt. Ich habe da nämlich was gefragt und dann hat er mir gegenüber gemeint, ich hätte ihn gefragt und da hat er gemeint, willst du mich beleidigen? Ich nutze Apple. Echt? Ja. Das ist ja wie Raucher oder Nichtraucher. Naja, aber Windows ist so, ich weiß nicht, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich komme mir manchmal vor wie Hartz-IV-PC oder was. Ich meine, ich benutze ja selbst Windows. Nie was anderes gehabt? Ach, ich nutze Apple. Hat er das Schlimme war ja, willst du mich beleidigen? Echt? Ja. So, wenn ich beleidigen will, dann sage ich, du schaust aber gut aus heute. Ressourcenwerte, Arbeitsspeicher. Aha. Ich dachte, das Problem liegt bei Pidgin. Ja. Warum benutzt er da nicht einen anderen Client? Weil es ums Prinzip geht. Hat der Rest doch nicht da zurück. Das ist der Scheiß Windows 8, weißt du? Auf dem Windows 7 läuft das richtig super. Ohne Scheiß. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe auf Windows, ich habe Windows 7 als Basis. Das ist ja nur ein Update. So, jetzt nichts dazu. Ach stimmt, ich erfahre ja gerade so nebenbei, dass das ja eigentlich erwischt hat, weil das 7er war ja schon Upgrade und das 8er ist ja nicht Upgrade. Nee, das basiert doch alles auf 3.1 oder so. Raiden sollten vielleicht nochmal neu starten, die Mühle. Ich suche gerade, oder warte mal, was ist denn das hier? Ja, start einmal die Kiste neu, dann müssen wir sichern sein. Format C-Doppelpunkt. Cool, du hast doch EverQuest installiert. Ja, bis dann. Hey, das war's aber recht, das ist auch. Manu, geh mal schnell auf die Bank, der hat ja jetzt das Konto auch noch geplündert. Das kann er nicht. Nein, nee, 2 Sekunden, aber in 3. So. Oh Mann. Übernehmen, so. Hey, Muffel! Hey! Hey! Nicht so laut, ja, ich weiß schon. Ne, geht, ist einwandfrei. Ich muss dich, glaube ich, auch sogar noch ein bisschen höher drehen hier. Kannst du noch ein bisschen das kann zugeben? Ich machen. Ah, ich kann auch einfach näher ans Mikro gehen, ist genau. Yeah! Yeah! Gib Bussi. Oh Gott. Ja, genau, bringt vielleicht Motivation mit. Ja, total. Das Paper schickt mir eine E-Mail und Wunschzettel schon geschrieben, als ob euch das was angeht. Hab ich auch bekommen. Echt? Ja. Wir haben die gleichen Freunde. Ich nicht. Gott sei Dank. Das sind ja Leute im Chat. Ja. Ja. Ganz viele Bots, der Nachtzug gibt sich echt Mühe. Da müssten wir echt mal hier eine coole, keine Ahnung, so einen Wasserball vom Ratinger schenken oder so. Wasserball? Ja. Ein Wasserball für dann in die Therme zu gehen. Yeah. Ja. Eine Gummiente. Wenn schon. So eine blaue, ne? Ich hab von der wo du deine Tassen drauf abstellen kannst, ne? Damit die schön der Brot war nach vorne kommen. Ne? Genau, da kommt der Bluetooth-Lautsprecher drauf. Oder so? Natürlich ist der Bluetooth-Lautsprecher schon in der Enten eingebaut, ne? Logisch. Ja, und der macht immer Quack, Quack, Quack. Genau. Immer her damit. Immer wenn wieder eine längere Pause im Rating ist, gibt es immer Quack. Tja, wenn ihr so dreist seid und die Pausen rausschneidet, dann sorry bloß. Komprimiert. It is midnight and time can't sleep. His mom and dad are so angry with him. Wisst ihr Bescheid, Freunde? Oh ja, auswärts ist very beautiful, hä? Hm, aber it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Okay. How much the hour? Fish? Oh, super. Schön. Okay. Mm. Okay. Na dann. It's 26 after. Oh, let the sunshine in your house. Was? 13 Kommentare. Mir haut's den Vogel raus. Guck, guck. Oh, Gott. Fetterbauch, ey. Oh. So, jetzt denken wir mal alle schnell wieder an den großen rosa Elefanten, ne? Bevor sich da mein fetter Bauch bei euch einprägt. Gut. Naja. Naja. Die Regina, das dauert man, das Kack-Window fährt Update. Spitze. Ja, habe ich vorher gemacht, waren 117 Megabyte oder so. Was? Oder waren es 117 Updates? Ich weiß nicht. Das ist doch das Gleiche. Ist neu installiert, hä? Bei mir hat er noch nichts angezeigt. Update Day. Wenn ich es Montag oder Dienstag, der zweite im Monat. In der Woche. Ach, die haben da einen gewissen Tag dafür? Ja. Bei mir kommt Patch das. Day. gepatcht, ja, genau. Ah, das ist so wie in World of Warcraft. Jeden Mittwoch werden die Server runtergefahren. Wird gepatcht und wieder hochgefahren. Bei Windows habe ich aber das Gefühl, wenn die das jeden Tag machen. Oh, Quatsch, da. Es kommt einmal im Kai. Kai. Every day is Patch Day. Hast du, da kennt er gerade mal sein Windows und sein bisschen Linux, was er gehabt hat. Und hau dir einen auf die Hose hier. Jeden Tag. Ja. Jeden Tag gibt's Updates hier. Also ab und zu kommt noch ein zweites dazu. So. Das ist so ein Sicherheitsupdate, aber das dann ist dann haben wir schon mal noch sehr selten. Sicherheitsupdate, so ein Gewarf. Das ist im Endeffekt, wenn du jetzt nebenbei noch irgendwie so ein Antivirus-Programm mit Firewall-Kombination irgendwie installiert hast und endlich mal eine Lücke für die NSA geschlossen hat, dann kommt Microsoft und patcht dir erstmal wieder eine fette Lücke rein. Schau's mal aus. Nichts anderes. Ach so. Ja, weil die müssen doch ihre Treue zum Land beweisen und so, hey, komm, wir löchern alles. Nicht nur mit dem MG, sondern auch mit der Software. Jawohl. Good morning, Vietnam! Ja, Freunde, so schaut's mal aus. Jawohl. Ich war heute mal so. Immer schön alle Türen offen lassen, damit es richtig gut durchzieht. Ja. Jetzt hört mal auf, hier zu hetzen. Also, das siehst du in jeder amerikanischen Sitcom, dass die nie die Tür absperren, die ist immer offen. Captain America, Captain Kai. das richtige Wallpaper auf dem iPhone drauf. Ja, natürlich. Klar. Yeah. This is the rifle or this is the gun. This is for shooting or this is for fun. Yeah. Jetzt musst du dir eigentlich an den Hoden langen und so. Heißt es Michael Jackson? Tja, der Name ist ja wieder frei, ne? Gut. Ich glaube, es gibt mehr Michael Jackson, wie du denkst. Und dann fangen wir mal alle nichts auf. Jetzt schon. Ja, warte doch mal noch auf die Manu oder nicht, oder wie, oder was? Die patcht noch. So. Die beißt gerade in die Tischkante, hat sie gesagt. Prima! Und viel Spaß, die Herrschaften. Komm Leute, wir müssen reden, sonst fängt hier Dings an zu senden. Sonst eilt das Teamspeak uns aus, ja. Ja, bei Rede mit ist es so, wenn jemand spricht, kommt Musik, oder wie war das? So, okay, schwer. Ich suche gerade noch ein paar Sounds. So. Ah, der Captain ist nicht auf der Brücke. Und drum. Das erklärt alles. Holodeck, stop. So. Damit sie morgen auch noch kraftvoll zubeißen können. Knoblauch. Gott, hört man das echt? Fuck. Ja, nein. Ja, warum nicht? Wir hören jedes Stück in deinen Magen fallen. Ich jetzt mit dem Madler. Jetzt hat er sich wieder gemutet. Was ist denn jetzt mit dem Madler? Ja, keine Ahnung. Ruf sie doch mal an. Du hast bestimmt die Nummer, oder? Hey, 132, 16, 8, Herr Skolnium. Ja. Ganz in jetzt hört ihr das, Alter. Schmeckt so, ey, die Äpfel sind so geil, ne? Was hast du denn für Äpfel? Vom Edeka. Die gute günstig. Toll, super. Oh Gott. Gut und günstig. Ich sehe schon, ich muss David Hasselhoff wieder rauspacken. Oh, die Streptopoppe findet ihre Kopfhörer nicht. Macht nix. Ja, mal Update. Voll aufdrehen, auf die Boxen. Sauber. Naja. Tja, die ersten Leute gehen. Oh, okay. Dr. Bentway. Ich lese mal was vor. Meine Zeit überbrücken. So, auf Englisch Leute. Bitte. Ja, servus. Hey, welcome back to the show. Yo, welcome. Fucking Windows, hey. Doch. Ich hätte jetzt am liebsten den Monitor reingeschlagen. Ah, das ist alles, was ich in so einem Amt brauche. Echt. Ah. Murphy, echt. Blöder Hund. Ja, merkst du was? Nee, ich merke nichts mehr. Der hat gemerkt, dass du nicht davor gesessen hast. Da wollte er nicht mehr. Ja, bestimmt der Kerl. Ja, ja, klar. Der ist näher. Der Sack. Servus, Muffele. Servus. Bin schon länger da. Ja, als du kamst, war ich weg. Niemals. Sven, isst dein Apfel und halt die Klappe. Oh, es wurde mir bewusst, was ich getan habe. Er muss ja geil sein, der Apfel, so wie du bist. Na gut. A little right? Nee, nicht wirklich. Ich auch nicht. Okay, dann lese ich noch was vor, so lang. Genau. Ein Zitat, bitte. Bolleck, warte mal, irgendwas Leichtes. Lass uns mal was von deinen englischen Künsten hören. Ein Limerick, bitte. Hi, Tasha, how's your grandma? He asks. My grandma's still in hospital. It's her hurt and it is... Was? Serious? Was ist denn da? She's coming down to the beach fast. The Otter Constable. Wisst ihr Bescheid? Wie schaut der aus? Otter. Bereit? Oh yeah. So, okay. Servus Leute, da sind wir wieder. Ja, für den Arsch. Aber jetzt. Oh Gott, ich muss gerade aufstoßen und du hast mein Döner wieder. Oh Gott. Oh, oh wie süß. Da liegt der Döner. Oh, oh, gleich ein Apfel hinterher. Du bist wieder nicht. Nachtzug, du hast das hoffentlich aufgenommen. Die Aufnahme müssen wir auch noch starten, ne? Wie jetzt? Mit Aufnahme. Ach, ihr nehmt sogar nicht auf. Nö. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Hi. Kann es sein, dass Weibsvolk anwesend ist? Ja, das kann sein. Es ist sogar so. Und zwar in ausreichender Menge. Na, ausreichend ist das nicht, denke ich so. Na, ich glaube, wir machen die Jungs schon genügend fertig. Männerüberschuss. Wo gibt's denn sowas? Männerüberschuss, oh mein Gott. Manche stehen drauf. Gut, hätte ich gesagt, wir fangen mal an, oder? Ja, ja. Ich sag nur Samstag. Ja, ja. Alter. Dann sage ich Sonntag. Mhm. Ey, der geht voll ab bei seinem Apfel. Ich glaube das nicht. Ja, weil ich mir wieder aufstoßen muss und dann kommt der Dönergeschmack wieder raus. Und dann die ganze Zeit, ich esse Döner. Döner mit Apfelgeschmack. Ja. Rain, was ist denn das für ein Riesenteil? Riesenapfel. Das sind zwei Äpfel, ehrlich gesagt. Der Apfel. Aber der Döner. Das sind keine Döner, das sind Monster. Mein Döner macht schöner. Power for my heart. Auf geht's. Ja, ist okay. Oh. Was geht denn mit dem Geschirr? So, da schnell die Geschirrspülmaschine ausräumen. Nein, ich muss sie einräumen. Ja, das sieht man, wir Frauen, wir hören sowas. Multitasking, Podcast und Geschirr einräumen. Ja. So muss es sein, ja. So geil, wenn ihr das. Wie Frauen ihren Beruf und Podcasten und die Familie unter einen Hut bekommen. Jetzt weißt du, wie das geht. Sehe und lerne. Was ist denn das für E-Mail da? Account terminated. Aha. Was? Dear customer, this is a notification that your account has expired. We hope you enjoy your stay with private internet access. London Trust Media. Jawohl. In London. Gut. Sag mal. Fangen wir an. Hast Mund voll, Mann. Ja. Geht schon. Gerade einen vollen Mund voll, Mann. Genau. London-Kondome sind doch auch sicher. Schlucks runterreden, dann fangen wir auf. Jawohl. So. Übrigens, ich gebe noch ein cooles Buch auf Englisch. Schimpft sie. Ich lese mal einen Satz vor, vielleicht erkennt man es ja. Oh, leck. Das ist von der Stephanie Meyer und zwar... Ich weiß, wie es heißt. Was kann ich anfangen? Was nennen wir denn da? Der ist ein Vampire. He's glimmering in the sun. Oh, Arschlöchler. Jetzt pass auf. My mother drove me to the airport with the windows rolled down. It was 75 degrees in Phoenix. The sky a perfect cloudless blue. I was wearing my favorite shirt, sleeveless with A-Lit. Weiß ich, keine Ahnung. Legacy wahrscheinlich oder Legend. Du machst jedes schöne Buch kaputt und jede Romantik, die drin steht. Was denn? Mein Mutter. Das hat doch nichts mit Mossad zu tun. Mossad, das ist doch der israelische Geheimdienst. Oh Mann. Mein Mossad. Ach, Leute, wie ist das? Ist der Frustapfel oder was? So. Aber jetzt geht's wirklich los, weil... Ja, ich hab gesagt, wir haben ja schon 8 Uhr. Was? Ne, Viertel vor eins. An der Stunde wollte ich geschnitten haben. Na gut. So, Achtung. So. 3, 2, 1, Schluck. Ja, ich denke nur mal einen Schluck, dann geht's los. Ja. Ich muss noch schnell mal eine kleine. Oh. Oh. So. Ja, für alle Zuhörer, wir haben noch nicht getrunken. Noch nicht. Und damit angefangen. Und das Baby kommt auch nicht in den Geschirrspüler. Ja. Aber ich hätte mal so eine Idee irgendwie so. Naja. Wofälle. Ja, da kommt der Ingenieur hoch. So. Alles automatisieren. Das Babywaschanlage. Ja, genau. Mit integrierter Wickelvorrichtung. Und automatische Windelentsorgung, oder was? Ja, natürlich. Mhm. Nee, du stellst das Kind nur so rein, dann wird der Windel und der ganze Dreck erstmal abgesaugt, komplett durchgewaschen wie eine Abstraße. Und dann hinten Windel dran und Duftbäumchen und dann geht's wieder raus. Also, wenn du musst nur an dein Kind jede Menge Klettverschlüsse dran machen, dann geht das. Oder wie beim oder so ein Kinder Mr. Wash. Ja, genau. Die Kinder in Reihe und Glied aufstellen und dann laufen die da durch. Ja. Ich brauch das ja für daheim. Das ist Marktlücke, Mensch, Kapital ist da und sei das da für das Thema. Kapitalfall. Lass dich crowdfunden. Genau. Gott. And a new partner, Nell S. A new woman, it man. Okay. Interesting. ich war auch schon mal probiert, der Podcast ohne Niveau sind, ne? Aber so mittlerweile klar, wie du hast in einem berühmten Podcast. Die Union schämt sich, dass wir auf der Seite stehen, was? Ja. Oh, Mann. Rico kommt da bloß nur, wenn er muss. Ein Scherz beiseite. Obwohl, da könnte schon was dran sein. Ja, ich treppe da, alles klar. Alles klar. Bist du weit? Ich bin so weit. Also wenn ja. Ich schlecht bin, dann nur, weil ich noch was esse. Hm. Okay. Ah, das kannst du auch während dem Podcast machen, ich meine. Das fällt eh nicht mehr auf. Nee, immer schön ins Mikrofon reinschmatzen. Du meinst, bei Apfel fällt das nicht auf, nee. Weil ich gelbe Rüben esse. Hm. Was für Teile? Karotten. Gelbe Rüben. Hm. Gelbe Rüben. Worte. So. Okay, Sie waren jetzt auf dem Klo? Hm. Nein. In der Badewanne. Mühlchen waschen. Ich musste das Abendessen von unserem Gast entfernen. Muffele, wo ich dachte, du bist da. Ei. Bin ich auch. Hast du nicht leer gegessen? Hm. Morgen regnet's. Ja. Zur Strafe musst du an den Schminktisch. Schon wieder. Ach Gott, Mann, wir schaffen das heute nochmal, dass wir anfangen. Nee. Glaubst du nicht? So, komm, leg mal los. Ich würde sagen, wir machen einfach ja das schon. Intro am Schluss des Mal und schneiden es dann einfach vorne hin. So, servus Leute, da sind wir wieder. Ja, sehr gut. Ja, das war jetzt gut. Also, dann gleich. Wo sind wir denn überhaupt daheim? Folge 140, ne? Oh, sag mal, ja. Runde. Also. Zum dritten. Mhm. Zum. 140 durch 3. Zum 3, 2, 1. So, servus Leute, da sind wir wieder zum Ratinger.de Podcast, Folge 140. Mit dabei ist heute einmal der Muffelibuff. Hallo. Der Kai. Hallo, schönen guten Abend. Die Manu. Halli, hallo, hallöle. Und die Streptopoppe. Hallo zusammen. Ja, und ich. Hey. Ja, genau. Oh Gott, Nachtzug, du bist ein Vogel, meine Güte. Meine Güte. Oh geil. Ich hab mir auf den Monitor gespuckt, fuck. Wollte mich kaputt machen, ich krieg keine Luft mehr. Wir verlinken da das Bild in Chat. und das auf der Homepage. Oh, du Vogel. Ich schreibe den Poppe aus die Schuhe auf Mike und den Schuh, die schreckt wahrscheinlich groß. So. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das war's. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Herzlich willkommen auch hallo an den Chat. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Hallo. Und natürlich auch an dich. Ja, du, der, wo sich's runtergelaunt hat. Herzliches Hallo. Ja, und für den Chat schon mal hier noch unseren Eintrag im vom Piratenbett, Isabett. Hinterlasst uns was. Nicht bloß Dreck, sondern auch was Sinnvolles. Scheiße. Ja, und dann hätte ich gesagt, gehen wir doch einmal auf die Kommentare ein. Der letzten Folge. Wir nehmen auf, ne? Ja, gut. Ja, leider. Und zwar, es gab doch das ein oder andere Kommentar. Finde ich schon mal klasse, vielen Dank dafür. Unter anderem vom Jansen Boruse, der hat geschrieben, dass es eine schöne Folge war das letzte Mal. Ich war ja nicht dabei, siehst du es. Aber dass halt die alte Crew fehlt und da kann ich mal ein Update dazu geben. Ich habe Kontakt zum Görg gehabt. Yeah. Yay! Ja. Wo ist er? Er lebt, ihm geht's gut, aber er hat aktuell keine Zeit. Aber er rührt sich schon, wenn es soweit ist. Aber er hat mir, ich meine, er hat mir natürlich etwas mehr geschrieben und so, ne, aber ich keinen Plan, ob das jetzt halten darf oder nicht. Von daher erzähle ich es nicht, aber der macht sich. Wir dürfen gespannt sein, Freunde. Ein vollautomatisiertes, achtstöckiges Wohngebäude. Ja. Mit Babywaschanlage. Ja. Hm. Dann hat der Thomas Eisen nachher geschrieben: Servus Leute, war wieder ein toller Podcast. Leider konnte ich aus gesundheitlichen Gründen nicht live teilnehmen. So musste ich auf die Konserve warten. Hat ja nicht lange gedauert mit dem Download, um schmunzeln und lachen zu können. Auch wieder etwas über Bienen und die passende App gelernt. Toll, wenn auch mal wieder über den Tellerrand hinausgeschaut wird. Noch etwas zum Thema Finanzüberblick. Ich benutze schon seit längerer Zeit Money Control am Mac und am iPhone. Das war's auch schon so auf die Schnelle. Ich freue mich jedenfalls schon auf den nächsten Mittwoch und hoffe, dass ihr als auch zahlenmäßig wieder vertreten sein werdet. In diesem Sinne wünscht euch noch eine ereignisreiche, schöne Woche, euer ICPC. Ja, Icy, Frage zu dem Haushaltsbuch. Wo findest du das? Nein, schlicht und ergreifend. Aber ich werde es mir anschauen. Doch der Mann mit den Finanzen und 1000 Karten für alles. Was? Ne, also wie ich dich kennengelernt habe, da hattest du keinen Geldbeutel, sondern nur etwas Bargeld, Kleingeld. Und einen ganzen Stapel von irgendwelchen Karten. Hat dir schon mal einer den Gedanken ins Hirn gestoßen, dass ich vielleicht nicht ohne Grund keinen Geldbeutel habe? So viel zum Mann der Finanzen. Ach so, ja. Naja. Lauter ausgeschnittene Kupos, auch Nachtzug. Du hast doch jetzt eine Pause, mein Freund. Noch der Angst, aber jetzt. Oh Mann, genau. Ansonsten hat der Walzier, ja, bist du immer ich, Kai. Ja, also. Ich habe irgendwie Probleme mit meiner Verbindung, deswegen verstehe ich dich gar nicht ganz gut. Du hast ja gesagt, ne? Ja, ich weiß nicht, um was es geht. Sorry. Es wurscht, wir haben es auf Band, du hast ja gesagt. Okay. Wuffelewuff, der Walzier hat geschrieben. Der Walzier schreibt, so viel wie der Kai im Simulator trainiert, hat er bestimmt vor, bei großen Redinger.de Sommertreffen mit dem Bierlaster vorzufahren. Kai, rechtfertige dich. Ja klar, ich habe ja geschrieben, dass ich das machen werde, aber dann bei ihm vorher vorbei, weil er hat ja hier gutes Bier bei mir gelassen. Das gehe ich dann abholen für Sommerfest. Ach so, den Muffelibu verstehst, okay. Nee, es hakt irgendwie, ich müsste normalerweise irgendwie mal aus dem Teamspeak raus und wieder rein, irgendwas ist ja faul. Tu es, tu es doch. Okay. trau dich doch. Ja. Feigling. Didaktik darf laut geschrieben nicht böse sein, aber ein Ratinger-Podcast ohne den fränkischen Meister ist möglich, aber sinnlos. Umso mehr freue ich mich auf die große Ratinger-Kaffeefahrt zum Fahrradsinn nächsten Frühjahr. Ich hab mich so weggeschmissen, Alter. Ich kann mich noch nicht zwischen der Rohrschach, was? Nicht zwischen Rohrschach, Pulli und Bauchweckhose entscheiden. Und zwei Links dazu von der aktuellen Dame-Mode. Hast du das ja einmal angeschaut, die zwei Links? Ja, immer das gleiche Model. Ja, wie gesagt, ich, mir Gott sei Dank, was, dass du noch Fahrhans googelst, Alter. Mutig, mutig. Ja, ich wusste gar nicht, was das ist. Fahrhans, dachte ich, das ist ja auch irgendwas mit LKWs oder so. Hat er doch erzählt, was das ist. No. Kann ich mal die Antwort machen. Lies doch mal gleich das Kommentar vom Jan vor. Ja. Das ist halt alles so gut vorbereitet. Die letzte Folge und dann Kommentare. Ja. Ja. Wir schneiden dann. Wo geht's denn weiter? Bei Haikai, ich meinte ja. Ich find's nicht, glaubst du das? Nee, bei Moin geht's weiter, oder? Ach, du musst gar nicht da. Ah, Entschuldigung. Aber jetzt ist besser, ne? Ich bin raus, wieder rein, ist besser. Echt? Oh, lies einfach weiterreden, ich find's nicht. Haikai, ich meinte ja auch nicht für dich, aber du empfiehlst den Euro Truck Simulator 2 und da musst du erstmal drauf gucken, was ETS 2 hast, ne? Na, du kennst doch mit dem Hashtag nicht aus. Ja, das ist das. Doch so gern und bei dem Preis kann man mal zuschlagen, was ich auch getan habe und gestern wieder viel zu spät geschlafen. Ja, gut. Weil da bezieht es sich auf das Kommentar vom Jan. Ja, das war doch der Jan, der geantwortet hat. Genau. Ja. Gut. So, Kai, der führt das letzte Vorlesen vom Easy Peasy. Vom Easy Peasy. Gute Kai, den Chipsim. Easy Peasy. Weißt du was? Mittwoch ist nicht mein Tag. Gute Kai, den Chipsim kann ich mir bei dir gut vorstellen. Mit den alten Herrschaften über Sonnendeck flanieren und Shuffleboard spielen. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. So ein Kreuzfahrtschiff steuern könnte schon Spaß machen, aber da liebe ich dann doch eher die alten U-Boot-Sims wie Silent Service 2 oder dergleichen. Da kann man wenigstens noch Spannung auf, als die Wasserbombe fielen. Bis nachher dann mit den drei auch heute noch kraftvollen zubeißen können. Mit den dritten heißt es. Sorry. Ich habe ja, übrigens auch voll, ne? Ja, bei also, mir geht schon wieder los. Vielen Dank für die Kommentare. Wie ihr seht, es hat uns gefreut. Gerne mehr. Ich bin jetzt mal so dreist und sage jetzt einfach mal, ein Audiokommentar wäre auch mal wieder cool. Na, also, den uns auch mal wieder freuen. Genau, ich link euch nochmal hier den Link vom Piratenchat. Nein, Chat. Auch wenn der Kai gerade den Chat verlässt, aber da wird es seine Gründe haben. Bei dem Links, glaube ich. Der Kai ist auch schon wieder raus aus dem Team, unserem Teamspeak. Erlaubt sich die Lucy wieder einen Spaß mit der Leitung, ne? Nein, gerade gebissen. Ansonsten, wer sich jetzt noch fragt, wo ich dann letzte Woche war, ich war letzte Woche verhindert, beziehungsweise ich war geistig und körperlich einfach nur noch gefreckt. Auf dem Stress auf Erd momentan gehabt. Und ja, ging halt nicht. Und dann hätte ich gesagt, fangen wir auch mal mit einer Woche an, dass zumindest irgendwann mal den Anfang macht. Und nachdem ich sehe, dass der Muffelebo wahrscheinlich das Schlusslicht ist bei den zwei tollen Dingen, wo er erlebt hat. Ja, Wahnsinn. Soll ich also gleich anfangen? Sag's halt gleich. Hör auf, dir wieder so eine störende Überleitung auszudenken. Mann. Also gut, ich fang an. Ich pack's aus. Ich laufe schon seit einiger Zeit ein bisschen komisch herum. Ach, was? Ja, genau. Ruhe. So. Weil ich gewisse Schmerzen immer wieder in den Fersen habe. So viel zum Altherren-Podcast, den wir hier vertreten. Und Bin jetzt zum Orthopäden gegangen, schlicht und ergreifend, mal ganz dreist, weil ich einfach diese Schmerzen in den Fersen hinten habe bei mir. Und der hat mir dann mitgeteilt, was ich schon wusste, dass ich einen Senkfuß habe. Und ich kriege jetzt so tolle Einlagen verpasst. Freue mich, jawohl. Ja gut, ich freue mich tatsächlich, wenn da tatsächlich der Schmerz weggehen sollte. Von daher. Was? Okay. Ab die ersten zwei Wochen sind kein Spaß. Kann ich mir vorstellen, aber wenn es besser werden sollte, soll es mal recht sein, weil ich laufe jetzt seit einem halben Jahr irgendwie rum mit diesen Füßen, wie ich sie gekriegt habe, und das ist irgendwie kein Spaß mehr jetzt in der letzten Zeit. Und nervt mich auch. Ich schuf. So ungefähr, ja. Und aber da hat Gott einen kleinen Fehler gemacht, wie es aussieht. Bist du ein Montagsmuffel? Aber sowas von. Was war das? Ja, der Schreiner im Hintergrund. Könnte bei der Stepto Bobby sein. Der hat sich jetzt gemutet und schon ist fort. Ja. Schon ist der Krach. Mann. Ja, genau. Und ich war halt beim Orthopädie-Techniker jetzt inzwischen. Und nächste Woche kriege ich dann diese Dinger. Die kann ich mir dann abholen. Und dann schauen wir mal, ob es besser wird. Musst du da dann gemacht, dass dein Fuß da einfach irgendwie Abdruck machen lassen, oder? Ja, das steigst dann so. Meine Streptopoppe. da steigst dann so. Was ist denn das? Irgendwie so, Schaum. So Schaumdinger da, ja, aber nicht flexibel. Sprich, steigst rein und dann hast halt deinen Abdruck da hinterlassen in diese Schaumkiste da. Okay. Wo du dann reinsteigst und anhand dessen können die anscheinend dann da eine entsprechende Einlage bauen, wie auch immer. Mhm. Genau, kostet 25 Euro. Zuschuss meinerseits, Frechheit. Okay, von der Krankenkasse. Genau, der Rest zahlt die Krankenkasse, so wie es aussieht. Ja, aber es kostet was insgesamt, wenn man fragen darf. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mal fragen. Euro. Wahrscheinlich, irgend sowas. Wie viel bitte? 200. Okay, du, ja. Manu, du hörst dich ja wenigstens auch noch, dass du ziemlich weit weg sitzt. Ist es jetzt besser? Nein, nö. Aber lass Ziva. So. Alles klar. Genau. So viel dazu. Genau, auf dass ich dann Einlagen kriege und meinen Fitbit-Score wieder hochkriege. So. Weil es ist tatsächlich so, dass mit dieser Geschichte, ich tue mich echt schwer mit dem Laufen inzwischen, weil wenn ich da 10 Kilometer am Tag laufe, dann kannst du mich vergessen am Abend. Aber da kann ich nicht mehr stehen danach. Und das ist eigentlich auch nicht normal. Ja, wo war ich noch? Wir waren beim Laufen am Montag, einen Tag vorher. Es war St. Martin und ich habe ja eine Tochter. Und wir sind feuchtfröhlich durch die Gegend gewandert und haben Laternen geschwenkt und Lieder gesungen, wie man es so schön macht. Und Brezen gegessen. Nee, aber so komische, was sind das? Irgendwelche Männchen, die schokoliert sind. So Blätterteigviecher. Keine Salzbrezen an Martin. Nee, bei uns gibt es eigentlich eher Martinsgänse oder eben diese St. Martins Männer. Genau. Die okay, na hier gibt es Salzbrezen. Hm. Die Männer gibt's ja, und die Gänse gibt's auch, aber Gänse kosten extra. So. Genau, und die Männer, die haben zwei Rosinen als Augen und die Gans hat nur ein Rosinenauge. Mhm. Aha. Da fällt die Entscheidung schwer. Kommt drauf an. Naja. St. Martin war schon wieder, meine Güte. Ja, die Zeit geht rum, das war schon das zweite Mal bei uns hier, der Tochter. Cool. Ja. Ja, hast du da so eine Kauflaterne oder hast du da was? Nee, wir haben die selber gebaut. Also letztes Jahr musste ich sie, Tatsache, im Kindergarten für meine Tochter selber basteln. Also Kinderkrippe war es noch. Und da wurden die Eltern herzitiert und wurden in ein Kämmerchen gesperrt und durften erst wieder raus, wenn die Laterne fertig war. Und genauso sah es teilweise auch aus. Und Muffel, dieses, LED oder Teelicht? LED. Noch immer, auch wenn meine Tochter schon 3,5 jetzt ist, aber das ist mir zu riskant, was die da treibt mit dem Ding. Von daher LED. Und ich hab, müsst ihr oder? Nö, wir können, also es haben auch einige mit Kerzen das betrieben, also die Älteren kriegen das. Ja, weil es gibt Kinderkrippen, Kindergärten, da sagen sie, ihr müsst LED nehmen. Ja gut, das ist ja bei uns vom Elternbeirat organisiert worden und denen ist es anscheinend wurscht. Da gibt es dann eh keine versicherungstechnischen Geschichten. Das ist ja dann, läuft ja nicht über den Kindergarten selber dann. Was weiß ich. Auf jeden Fall. Keine Ahnung. Genau. Also fröhlich gebastelt. Dieses Jahr hat sie selber gebastelt. War auch nett. Okay, jetzt halt schon echt cool. Ja, es sieht, ja, wie sagt man, genauso schlimm aus wie meine vom letzten Jahr. Also, also ich befinde mich bastlerisch auf dem gleichen Niveau. Und genau, ich habe noch eine große, auch noch selber gebastelt hier mal daheim, so einen großen Stern. Und der ist vollkommen LED betrieben, weil der keine Öffnung nach oben hat. Von daher ist der auf LEDs angewiesen. Der Nachzug aus dem Chat hätte doch gerne, dass du noch kurz das St. Martin-Lied anstößt. Ach, auch noch, um Gottes Willen. Schon gelöscht. Das war ja gestern. Das ist schön, weil wir kriegen Texte ausgeteilt. So als dumme Eltern. Und dann muss man das ja auch nicht merken, sondern muss ablesen. Und richtig. Ne? Genau. Schön. Genau, so wie es sein soll. Ja, und relativ mehr ist nicht passiert diese Woche bei mir. Von daher bin ich zumindest nichts, was erwähnenswert wäre. Nicht, was erwähnenswert wäre, nee. Die Frau hat morgen noch Geburtstag. Das wäre erwähnenswert irgendwann, aber das trifft ja nächste Woche. Ach so. Und ich. Wer ist denn die Ungetraute, wenn man fragen darf? Jetzt darf man das bei Frauen sagen, ab einem gewissen Alter ja nicht mehr. Die hat das Alter noch nicht erreicht. Ja, doch, die wird 30 morgen, ich glaube, da hört man. Oh, ganz 30! Jungspund! Genau. Ja, das ist das, was morgen passiert. Und feierst du eine junge Frau? Ja, Wahnsinn, oder? Und was passiert noch diese Woche? Ich werde versuchen, mich bei der Hausmesse eines Fotoladens in der Stadt eine kostenlose Kamerareinigung zu schleichen. Was sonst? Oh, wenn es um Gutscheine kommt, und keine Ahnung, was geht. Ich muss dir schauen, gleich, ob du ein Ladegerät für meine Digicam bekommst. Ach so, noch geil. Ich bräuchte noch ein MacBook oder so, auch umsonst, wenn es geht. Nee, aber ich bräuchte ein Auto. Nee, aber ich kann das weiterempfehlen für alle, die eine etwas größere Kamera haben. Schaut euch irgendwie in der Umgebung um, so Hausmessen von irgendwelchen Fotoläden oder sowas oder wo irgendwie, keine Ahnung, Canon Professional Service oder der Nikon Service irgendwie rumgeistert. Da kann man Geld sparen, weil das kostet dich, wenn du das Ding einschicken musst, da bist du bei 60, 70, 80, 90 Euro dabei, wenn du das machen lässt. Und da machen sie es dann kostenlos vor Ort. Also da kriegst du es dann gleich wieder in die Hand gedrückt. Und mit der gleichen Mühe und Leidenschaft und Energie, wie wenn du dafür 70 Euro zahlen würdest. Ja, aber gut, du kannst es ja gleich kontrollieren. Dann hältst du es nicht. Machst ein Foto, siehst halt rein. So dreist bist du. Ja, natürlich. Und sag, hier ist noch ein Fleck, nochmal. Mach das mal beim Einschicken. Da kommt Porto auf dich zu. Das ist... schwieriger. Von daher mache ich es so. Okay. Ja, und wenn sie es schon anbieten, ganz offiziell, soll es mal recht sein. Ja, das war meine Woche, mit Ausblick auf nächste Woche. Dann zurück zu dir, Raiden. Also, ja, aber du hättest ja gar nicht sprechen müssen, weil du hattest ja den Ball noch nicht, weil jetzt verkleide ich erst den Ball. Das heißt, du musst dann später alles nochmal sagen. Perfekt, dann schneiden wir das raus. Alle Gags nochmal merken und... Yeah. 30, so, gut, hätte ich doch, dann kommen wir doch mal zur Manuswoche. Ich hab's gewusst. Ja, früher oder später fallen sie alle. Also, ja, diesmal habe ich mich aber vorbereitet. Okay. Wie jetzt? Ich lerne dazu. Ach Gott. Ja. Fallschule, ja. What? Gott, du machst schon wieder mein Dokument rum. Ja, was lieber am Dokument. Muffel. No? Neues, ja, von mir gibt's Neues. Ich werde morgen erfahren, wann ich das nächste Mal zum Zahnarzt darf, zum Quälen. Sprich, das ist dann das letzte Mal Quälen, hoffe ich zumindest. Ja, dann hoffe ich, dass ich wieder kraftvoll zubeißen darf, muss, kann. Ja. Raiden leidet die Äpfel. Ja, genau. Und er beißt in Apfelnest. Ey, ich hab dich auch gern, echt. Sattest. ja, zum Raiden. Der Raiden hat mir eine große Freude gemacht. Nicht das, was ihr denkt. Nein. Oha. Gottes Willen, nein. Große Freude mit Happy End. Als Happy End hatte ich allerdings in anderem Sinne. Er hat mir eine Schlafbrille geschenkt, weil er ja mitbekommen hat, dass ich wohl sehr große Schlafprobleme habe. Und immer, wenn es irgendwie hell wird oder irgendwelche LED-Lämpchen leuchten oder so im Zimmer, dass ich dann immer wach bin. Was leuchten bei dir für LED-Lämpchen im Zimmer? Egal, ob das der DVD-Player ist oder der Fernseher oder irgendwie eine LED-beleuchtete Wecker oder irgendwas. Das reicht bei mir schon aus, dass ich wach bin. Und ich dachte, die NSA schickt schon die Drohnen in deinen Schlafzimmer. Ja, die hängen am Fenster. Genau, sagt Martins Umzug im Schlafzimmer. Und der Rainer hat sich da wohl Gedanken gemacht und hat mich mit einer Schlafbrille überrascht, die ich doch mal testen sollte. Und ja, man glaubt es kaum. Ich bin irgendwann um 11 am, ich glaube Samstag ins Bett oder war es schon 12 und bin am nächsten Tag um 10:30 überhaupt erst wieder wach geworden. Also ich habe geschlafen wie ein Tote. Verwende das Ding seitdem auch regelmäßigst, sprich jeden Abend oder jeden Nachmittag, wenn die Siesta lockt. Und bin total begeistert. Ich habe jetzt nur ein Problem mit dem Teil. Mein kleiner Kater hat rausbekommen, wie man diese Brille absetzt bei mir. Sprich, er setzt mir die Brille ab, wenn er Hunger hat. Mittlerweile beißt er mich nicht mehr. Er nimmt mir einfach die Brille ab. Dann merkt er, dass ich wach bin. Und dann habe ich es jetzt die Tage immer wieder aufgesetzt, weil er mir gedacht hat, hey, du kannst mich mal. Ja, das Endresultat war aber, dass er das heute Morgen perfektioniert hat. Und nicht nur die Brille abgenommen hat, sondern mit der Brille im Maul davongelaufen ist. Richtung Fressplatz. Tja. Scheiße, wenn man so kluge Katzen daheim hat. Ich muss mir da noch was überlegen, vielleicht mit Pattex oder so festkleben am Abend oder keine Ahnung. Ja, oder wenn es Eika-Affen gibt, nicht immer ZDF Neo laufen lassen. Also, ich kann es nur jedem empfehlen, der Schlafprobleme hat, so eine Schlafbrille ist einfach toll. Ja, genau, heiße Typen. Schön in die Schläfen, nein, gell, das richtig sitzt. Ja, das zum dem Thema der Schlafbrille. Danke übrigens nochmal, Raiden. Du hast meinen Schlaf gerettet. Tja. Wenn du jetzt noch die Katze erziehst, perfekt. Ich hab doch gesagt, du brauchst so einen Bestäuber und immer wenn's noch lang. Ja, genau. Ja, da sollst du so eine Clownblume dran machen. Ja, genau. ja, dann war ich mit dem Raiden wieder mal beim Thermentesten. Diesmal waren wir in Bad Staffelstein. ja, und muss sagen, wir waren fast ein bisschen enttäuscht. Also, wenn man vorher schon mal in Bad Steben war, ist Bad Staffelstein ja fast eine Beleidigung. Also, es war halt eine Therme, gell? Aber recht in die Jahre gekommen. Und das einzig Geile war dann, wo dann am Abend, wo es dunkel wurde und so LED-Lichteffekte und Cocktails im Becken schlürfen, das war total geil. Das hat echt Spaß gemacht und war auch von der Stimmung her hat gepasst. Und die nette Trainerin, die da war, die dann auch getanzt hat, gell, Rain? Was? Was trainiert die? Die hat dann irgendwelche türkischen oder asiatischen Tänze vorgeführt und richtig geil. Also das auch sogar ich als Frau. Ey, was ein Schnittchen, Schneewittchen. Also ganz ehrlich. Ja, und ansonsten, es war ein bisschen, ja, also für die Haut war es die Hölle, weil das war Salzwasser in Potenz. Was, der Nachtzug? Das Geile war das Kirchweihmädel im Badeanzug. Warte ab, Nachtzug. Spoiler nicht. Und ja, ich denke, das nächste Mal wird es wieder Bad Steben sein. Ja, oder vielleicht mal im Weiden oder so bei dir rum, ne? Das kann man auch machen. Das kann man auch machen, dass wir mal nach Weiden fahren. Da kann ich dir dann alles zeigen, weil da bin ich daheim. ja, das zum Thema Thermetesten. Wir waren auch ein bisschen sehr lang. Also ich habe gedacht, nachdem Bad Steben richtig geil war und die Zeit eigentlich verflogen ist, fahren wir gleich früh nach Staffelstein. Und es war uns aber beiden fast ein bisschen Fahrt. Also das war... Allein schon, was mich da aufgeregt hat, das war die Geschichte mit, du kannst nicht einmal irgendwie, also du gehst vom Wasser raus und so. Und normalerweise kennt man das halt eben vom Bad Steben her, dass da halt irgendwie so eine Art Bistro ist oder was, dann holst du da einen Kaffee und hückst dir halt nach und dann irgendwo hin und liest halt oder relaxst einfach. Und da musste, und hier ist es so, da musste man immer extra da in dieses Restaurant gehen, sag ich einmal, ne? Damit du dann Kaffee trinken kannst und so Krämpf, also war alles wegen so. Wobei ich es ja schon geil fand, mit dem weißen Bademantel da durch das Bad zu laufen. Wir haben echt vergessen, dass wir ein Foto machen, das war echt cool. Fast ein wenig, ja, arrogant. Das sind nur ganz an dir rumgelaufen. Das ist wahr. Da hast du recht. Da hast du recht. Und ich habe immer gemeint, ich muss abnehmen, ne? Aber meine Güte, also Schema brauche ich mich nicht. Nee. Also was das ist, schiebt den Wald zurück ins Meer. Echt krass, wirklich krass. Also ich habe ja nichts gegen dicke Menschen, wirklich. Also soll man wirklich keiner übel nehmen. Aber das, was du da gesehen hast, das war nicht mehr dick. Also das war echt, boah, hammerhart. Und die laufen dann auch noch in so super knappen Teilen rum, gell? Also denkst du, hey, hallo. Und so stolz und so, schaut mir noch meinen Ransen, wie schön das in der gepflegt. Ja. Weißt du? So richtig, als ob sie nicht präsentieren täten, weißt du? Oh. Aber nicht bloß die Kerle, auch die Mädels. Also, ich tät mich schämen, so rumzulaufen. Ich tät mich wirklich schämen. Also, und da wird dann noch, ach, und da wird gezuppelt und da wird gezuppelt, dass man ja recht für sich, ach, na. Also, oder die andere Arschfrisst Hose, ne? Ey, das war mein Albtraum. Ich glaube, du hast meine Gesichtsentgleisung gesehen. Ja, vor allem 80 Uhr und Arschfrisst Hose. No go. Mann oder Frau? Meine Frau. Aber für ihr Alter hat die nicht einmal viel Zellulite gehabt. Ich war echt baff. Bei der Gelegenheit hier nochmal der Link fürs Etherpad im Chat. Ja, das zum Thema Therme. Dann war ich mal beim Mediamarkt einkaufen, ausnahmsweise mal nicht bei Amazon. Da ist ja Amazon besser. Nein, ich habe es vorher bei Amazon gehabt, da war es mir aber dann zu teuer, dann bin ich zum Mediamarkt gegangen. Ja. Und habe mir die von Panen gekauft, und zwar diese Doppel-DVD-Box, wo die beiden ersten Teile, also der erste und der zweite Teil dabei ist, weil ja jetzt bald der dritte Teil kommt, zumindest der erste Teil vom dritten Teil. Und ist geil. Und deswegen habe ich mir die jetzt auf Blu-ray gegönnt, ja. Ja, für 20 Euro kannst du nichts sagen. Das ist wahr. Die meisten Blu-rays kosten ja so schon mehr. Ja, da hättest du noch 30 Euro draufgelegt, hättest du Amazon Prime gehabt und die beiden Folgen gucken können. Die sind noch nicht beide bei Amazon Prime drin. Natürlich. Pff, Poser. Wie Poser. Hallo, aber der erste Teil nur noch bis zum 30. November, da fliegt er raus. Ja, siehst du, ich habe sie jetzt immer da, auch nach dem 30. November. Und der Nachtzug, schreibt gerade, in Prime ist nur der erste Film drin, Kai. Oder hast du ein Prime, was wir nicht haben? Das kann doch gar nicht sein. Das ist Prime wahrscheinlich. Ich sag, mich wundert's, weil der zweite Teil ist noch nicht Prime. So lange auf Blu-ray heraus. Und ich hab doch auf Prime Instant Video den zweiten Teil hier auf meiner. Ja, der ICPC schreibt gerade, der zweite ist auch drin. Na, okay. Na, sieht. Bitte, ja. Hallo. Ja. Der ICPC ist auch bloß bei Prime, das ist das. Guckt euch einfach mal an, hat was. Dann gibt es ein Update zum Gewicht. Ich habe ein halbes Kilo weniger. Wie sollte es auch anders sein? Juhu. Wir machen so weiter, bis wir am Ziel sind. Dann habe ich den Wäscheschrank ausgemistet diese Woche und habe mich gewundert, wie viele Zelte ich noch habe. Ich habe sie dann mal ganz freundlich zur Sammelstelle gegeben. Ich glaube, ich muss mal shoppen gehen. Mir passt nichts mehr. Mein geliebter Nachbar, lese ich gerade, der hat wieder seinen Lautstärkeregler verlegt. Man weiß es nicht. Den Knopf rausgebrochen. Ja, auf jeden Fall hat es im Moment wieder heftig. Also mein Bett vibriert im Schlafzimmer mächtig. Es ist schön. Naja, das ist. Nein, das ist nicht. Was denn du mit dem Nachbarn? Ne? Ja, nein, es kommt nicht von mir. Ich bin anständig. Es ist Anfang des Monats, hat er wieder Geld. Da kann man wieder Drogen kaufen. Wenn man Drogen hat, dann hat man auch Musik. Du, ich habe keine Ahnung, aber es ist echt pervers. Du, wenn du in dem Bett liegst und halbwegs versuchst, auf deinem Kissen zu liegen, hey, das dröhnt dermaßen, wie wenn du in der Disco neben der Bassbox stehst. Also echt krass. Ich bin da mal runter die Woche und habe mal freundlich geklopft, an die Tür geschlagen, die Tür fast eingetreten, geklingelt, alles. Aber bei der Lautstärke würde ich wahrscheinlich auch nichts hören. Ja, ich glaube, ich mache das Ganze jetzt mal schriftlich, weil irgendwann ist er einfach mal gut. Und ich meine, nach 23 Uhr hätte man dann doch gerne mal Nachtruhe. Nach 10 Uhr schon, ehrlich gesagt. Ja, ich meine, ich bin da ja sehr human, aber Nein, irgendwann ist gut. Irgendwann ist gut, also das muss nicht sein. Ja, Zumba Fitness lese ich gerade hier. Auch eine Empfehlung an alle. Ich glaube, unser lieber Raiden kann da ein bisschen was dazu sagen. Der Raiden macht Zumba. Nein. Wir wollen Videos, wir wollen Videos. Die kriegen wir nächste Woche vom Machtzug. So, Anlehnung an Samstag. Ja, was war denn da? Ach so, ach Gott, lol. Und zwar, wie wir da in der Therme waren, da war dann alle halber, dreiviertel Stunde raus, waren dann irgendwelche Wassergymnastik, Aquasport, keine Ahnung. Und da kommen sie dann die Nudeln, immer diese Wassernudeln, da warst du die. Die haben es dann da verteilt. Und dann dachte ich mir, ich reihe mich mal hier in der Schlange ein und mach da mal ein bisschen mit. Dazu gesagt, kurze Schwimmnudeln, keine langen Schwimmnudeln. Ja. Und man muss sagen, er hat das Workout echt gut gemacht. Ich war ja echt baff, ich habe ja den Mund nicht mehr zugekriegt. Bei der Trainerin hätte ich sogar mal Pirouetten irgendwie gedreht oder so, keine Ahnung. Der Raiden kann mit der Nudel umgehen. Ja, anscheinend. Aber ich glaube, die hätte da vorne wahrscheinlich sonst was machen können, der Raiden hätte es gemacht. Oh, die Scheiße. Da war ich so drin im Fieber. Ja, sah gut aus. Oh, geil, Bori. So. Ich hab mich sehr amüsiert am Rand, muss ich sagen. Ich habe mir das Ganze angeschaut. Ja, fand's lustig, aber wie gesagt, Zumba kann man eigentlich allen empfehlen. Schaut nix. Apropos geil, Alter. Da laufen Stallen drin rum. Meine Güte. Die hücken aufeinander, nebeneinander. Es ist. Meine Güte. Stimmt, also so ab 19, 20 Uhr wurde dann, ja, ich habe das Gefühl gehabt, bis an in einem Live-Porno. Also es war schon echt heftig. Das war, also die eine, die hat den anderen dann ja völlig aufgefressen, gell? Wir haben gelacht und geschnickert erst über die, ne? Und dann bin ich Cocktails holen gegangen und treff auf die. Egal. So. Ja, dazu musst du aber erzählen, das war ja nicht das Einzige, was an dem Abend passiert ist. Mich hat dann auch noch eine schöne lesbische Dame angemacht. Und ich bin dann flüchten gegangen, haben wir gedacht, bloß weg hier, was soll das? Hey, und dann hockt die, wo da draußen war irgendwie, keine Ahnung, so Summertime-Musik und ging es richtig ab. Und das Bacardi-Feeling-Lied wird angestimmt und ich sage, oh yeah. Und die sitzt zwei Plätze neben mir und schaut mich an und so, oh, da ist sie ja wieder. Oh ja, oh Gott. Meine Scheiße, ich habe nur versucht wegzukommen. Echt. Und was macht der Raiden? Der Raiden haut ab, er geht einmal eine Runde schwimmen. Ah. Hey. Aber nicht echt. Ah, oder das ist cool. Ja, ja. Für dich. dann war ich wieder mal shoppen. Und zwar bei Bio, und habe mir Matcha-Tee gekauft. Matcha-Tee ist ein grüner Tee, der für die Gesundheit besonders gut sein soll. Ich denke, der Raiden sieht das mal. Schmeckt sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, das Teil. Relativ bitter, das Zeug. Und wird aufgeschlagen zu so einer schaumigen Brühe. Ja, aber wenn es hilft, mein Gott. Ja, Giecher, was hilft? Also Giecher, sämtliche Entzündungen, hat sich Omega-3-Fettsäuren, hat sich Vitamine, Mineralien, ach Gott, soll vorbeugend gegen Krebsgeschichten wirken. Gut, das klammer ich jetzt aus, ich bin Schulmediziner, aber du, wenn es dem Körper gut tut, die Asiaten leben nicht umsonst so lange, gell? Der wollte Fisch essen, das hat aber nichts mit dem Tee zu tun. Ich mag keinen Fisch, also zumindest nicht so gerne. Ich trinke den Tee, der hat mehr Omega-3-Fettsäuren wie der Fisch. Und ist nicht so fett. Der Geschmack macht's aus. Fisch gegen Dusch, genau. Und da ich schon geraume Zeit ja rechter Grün-Tee-Fan bin, ja, habe ich gedacht, ich kaufe mir das Teil mal mit dem Matcha-Besen natürlich dazu zum Aufschäumen. Und wieso muss man dann das aufschäumen? Das ist kein normaler Tee, wie du ihn kennst, das ist ein Pulver. Das ist, also Matcha heißt nichts anderes wie gemahlener Tee. Das ist so ein grünes Pulver und das gießt du mit 80 Grad heißem Wasser auf und dann wird es mit so einem Besen aufgeschlagen, dass das so schaumig wird. und dann trinkt man das erstmal, der dann erst sein volles Aroma entfaltet. Mhm. Also und wenn Muffel kommt mal vorbei, dann mache ich dir einen. Das ist praktisch der Latte. Ich stelle ja nur Fangfragen. Also schreibt der Poppe mich jetzt gewundert, wenn du den nicht kennst. Ich stelle ja nur Fangfragen, ich kenne ihn ja auch. Aber wenn du das vom Matcha dann am Batscha kriegst, ne? Ja, den habe ich eh schon, von daher ist es wurscht. Mhm. Und es gibt ja dieses Matcha-Lifestyle-Getränk, das da jetzt so beworben wird und da darf ich Produkttester sein. Also ich kriege das in den nächsten Tagen zugeschickt und darf das Produkt mal testen. Also ich bin mal gespannt. Der Nachtzug schreibt im Chat, das ist der Abfallstaub aus der grünen Teeproduktion. Nein, weil wenn du den echten Matcha-Tee hast, dann zahlst du erst ein Schweinegeld dafür. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Und jeder Matcha-Tee hat eine Nummer. Und der ist gelistet und es ist auch genau angegeben und bestätigt, woher der kommt, von wem der verarbeitet wurde und. Also das hat schon alles Hand und Fuß. Also man darf Bio-Essen, den traue ich auch nicht. Man darf halt nicht den billigen nehmen, den du für 10 Euro irgendwo kriegst, sondern man muss halt den vernünftigen nehmen. Und den Wein aus der Aber Täter. Mann, du hast gesagt, du bist Produkttesterin. Wo bist du Produkttesterin? Bei Matcha direkt. Also es gibt von der Firma, keine Ahnung, Matcha Mythic oder wie das heißt, gibt diese Produkttests und da ich ja relativ gerne teste und viel teste, habe ich mich da mal beworben von einem Dreivierteljahr schon und erst hieß es, ich bin nicht angenommen worden und gestern habe ich eine E-Mail bekommen, also ich darf jetzt auch mit testen. Sind Leute abgesprungen und jetzt darfst du auch? Nee. Genau. Also das Getränk ist auch scheiße teuer. 15 von diesen Beuteln kosten 40 Euro oder was? Also, ja. Matcha ist richtig, richtig teuer. Brauchst kein Arznei mehr, hä? Da hätte ich nichts dagegen. Ja, das ist aber Arznei, Mann, du testest generell gerne, egal was. Ja. Kennst du TLND? Ja. Bist du da auch dabei? Natürlich. Ah, gut, sonst hätte ich dir das jetzt empfohlen. Ja, da bin ich auch dabei. Und darüber bin ich eigentlich auch auf dieses Matcha gestoßen. Das war dann mal so eine Aktion. Of course. Ich probiere das jetzt einfach mal. Was so über den Tee beschrieben wird, muss ja wirklich recht gut sein. Ich bin leidenschaftliche Teetrinkerin, habe das aber bisher noch nicht entdeckt gehabt. Also das ist mir völlig neu, aber gut, wir werden sehen. Also Raiden, wenn ich die nächsten Wochen irgendwie anders aussehe, sag's einfach. Ja, ansonsten nimmst du die Anwendung falsch und zwar nicht trinken, sondern auf der Brust Eireim. Ja, also. Da brauche ich nichts Eireim. und bei meinem Bio-Einkauf heute bin ich noch auf Chiasamen gestoßen, was auch so fürs Wohlbefinden und so für Körper und überhaupt sein soll. Probiere ich mal aus. Habe ich heute schon ausprobiert, habe es in den Quark gemischt. Ja, mei, schmeckt noch nichts. Außer, dass es ein wenig bröselig ist, aber das fand ich jetzt nicht unangenehm in dem Quark. aber soll den Körper ein bisschen was Gutes tun. Und ja. No. Der bläht halt ein wenig auf. Nee, Quatsch, gar nichts. Ihr Idioten, nicht. Oh. Hey. Nee, das ist eine geniale Geschichte. Also hat mir diese Dame da erklärt, die wohl nicht nur dort arbeitet, sondern auch das selbst seit längerer Zeit einwirft und da es mir ja ein bisschen an Energie teilweise mangelt, glaube ich, schadet mir das Zeug gar nichts. Und ja, ich probiere es einfach mal aus. Wir werden sehen. Ja, und das war es eigentlich schon von meiner Woche. Ich schmeiß mal den Ball zurück zum Raiden. Jo, und ich fange ihn auf und dribbel ganz cool im Kreis herum. Scheiße. Wer schnauft denn da wie ein Ochs? Meine Maus. Du? Also. Maus mit Asthma. Das Asthma-Spray ist leer. Deswegen auf dieser Stärke. Benutzt du auch das ist Teflonhaltige für die Mäuse? Apropos Asthma, Kai, wie war denn deine Woche? Jetzt hast du die Scheiße im Ölgang. Was hat denn das mit Asthma zu tun? Jetzt hat der Kai mal die beschissene Überleitung gekriegt, nicht mehr ich. Ich habe mir schon was überlegt, wenn er gesagt hat, dann werfe ich den Ball zu Kai, aber dann kommt er, apropos Asthma. Das ist nicht witzig, Leute. Nein, ich weiß, ich habe das ab und zu auch mal im Sommer so, ja, genau. Okay, diese Woche wieder einige Let's Plays, Euro Truck Simulator 2 und Clash of Clans. Yeah. Hab euch mal die Playlists hier. Es gibt Playlists. Ich fass es nicht. Entschuldigung. Hallo? in die Podcast-Notizen reingeworfen und um diese ganzen Let's Plays zu erstellen, habe ich mir eine Software gekauft und zwar die Cyberlink Power Director heißt der. Das ist der Director? Ja. Entschuldigung. Was? Ja, komm, los. Wer gackert, muss auch lieber. Weißt naja, du. Das ist doch Director, oder? Power ja. Director 13. 13, ja, genau. Mit das klappt mit eigentlich C ganz gut. Ja, hier auf der Homepage wird Power Director geschrieben. Ja, eben. Mit C, ja, okay. Ja, eben. Du schreibst es mit K. Ja, ich bin ja deutsch. So. Da bist du aber der Einzige hier. Nein, ja, gut, ihr seid ja alle Bayern. nein. Du lebst im Freistaat Bayern, auch wenn du Franke bist. So, ey. Das ist eingeführt worden. Ist kein Bayer. Ja, ist Franke. Ja, trotzdem zu Bayern. Ja, das ist, ich bin ja auch kein Saarländer. Kai, bei uns darf wirklich jeder mitmachen. Jeder. Danke, und okay. Bei uns, was schon. Da muss man sich schon auch blöd aufstellen, dass man da wieder rausfliegt. So. Sowas, ne? Wie war das mit den ehemaligen Teammitgliedern? ich geselle mich dann unten bei den Roland. Okay. Lass mich noch schnell meine Woche zu Ende bringen und dann, weil die Hörerschaft wartet ja auf Sachen hier, ne? Okay, so die Woche hat es eine neue Folge gegeben von meinem Katzenpodcast, podcast.de, mit der bezaubernden Manu. Ach, du meintest so. Ja, eine sehr tolle, schöne Folge. Die Genie haben wir nicht gekriegt. Ey, Regen! Entschuldigung. Mittwoch ist nicht mein Tag. Mittwoch ist nicht mein Tag, sorry. Ja, war echt eine witzige Aufnahme und hab viel gelernt auch. Wir hatten Spaß. Wir hatten Spaß, genau, gerade jetzt, wo Lucy praktisch in der Pubertät ist. Es geht schon tierisch ab bei uns zu Hause. Ich habe ja da mal reingehört, ne? Ja. Ist sie jetzt schon kastriert? Nee, noch nicht. Am 27. habe ich einen Termin. Okay. Aber du kannst dir vorstellen, wie das bei uns zu Hause abgeht. Die ist total launig. Die miaut, dann meinst du, sie will gestreichelt werden und dann machst du gerade das Verkehrte, ist mit Streicheln, will sie gar nicht, ist überhaupt nicht, ja. Du beschreibst gerade mich, ja, gut. Wie im realen Leben. Bist du auch in der Pubertät, Ray? Manchmal ja, manchmal nein. Ja, und ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, der ICPC oder wer war das mit dem? Jan Boruse, oder? Ja, wo gesagt hat, bei Humble Bundle gibt es momentan, also ein Bundle, da ist der Euro Truck Simulator drin im Angebot. Weiß jetzt dann nicht, wie viel Euro er kostet, könnt ihr mal auf den Link klicken, wenn der Raiden ihn reinposten oder so, der Ruffle macht's, glaube ich. Und wenn ihr dann ganz rechts geht auf Humble Store, da gibt's auch die Osterweiterung im Angebot. Wenn ihr da nur einsteigen wollt, gestern gab es auch ein Update, das ist jetzt der einsteigen. Gestern gab es ein Update und da gibt es jetzt wohl ein Update zu einem DAF-LKW. Den haben sie ein bisschen aufgepeppt und so weiter und noch einige Sachen mehr. Und bei Amazon habe ich schon mal das Add-on gesehen, das ist da schon gelistet, diese Skandinavien-Erweiterung. Und da steht irgendwas von Februar 2015. Ich dachte ja eigentlich schon, dass das dieses Jahr noch passiert, beziehungsweise diesen Monat sogar. Aber naja, warten wir mal noch. Dann habe ich bei Steam noch entdeckt einen Euro-Ship-Simulator. Der soll, was jetzt da gerade, wann der kommen soll, der ist also noch in der Beta-Phase oder Alpha-Phase, keine Ahnung. Aber das ist vielleicht etwas, womit ich dann mein Firmenprofil ein bisschen aufbügeln will. Dann mache ich hier zu Land und zu Wasser. Ich habe den einen Schiffssimulator habe ich schon, aber das ist nicht so das Richtige. Aber das hier ist, denke ich mal, von der gleichen Firma. Und es ist dann doch gut gemacht. Schiff fährt sich wie ein LKW. Und ja, es ist halt eben kein von wegen Passagierschiff Gurke. Nee, das sind richtige Containerschiffe und sowas, die du da fahren kannst. Ja, also wenn der soweit ist, dann gibt's da auch Let's Plays von. Den werde ich mir jetzt zulegen sowieso. Ist der voll im Let's Play-Fieber? Ja, ich hau jeden Tag eine Folge raus fast. Echt? Ja, ist, ja. Schon macht toll. Spaß. Ja, macht Spaß und ja. Macht Spaß einfach, genau. Und ein Simulator nach dem anderen. Ja, es gibt mittlerweile auch den neuen Farm-Simulator. Ja, das habe ich jetzt gehofft. Ja, den habe ich noch nicht gekauft. Ja. Kommt schon. Aber es gibt doch diesen Traktor-Simulator oder hier diesen Bauernhof irgendwas. Ja, das ist ja Landwirtschaftssimulator 15 nee. Kam jetzt so gerade raus. Der ist ganz neu. Online gibt es zumindest irgendwie einen Multiplayer-Modus oder so. Vom Eurotrack-Simulator gibt es einen Multiplayer, aber der funktioniert im Moment irgendwie nicht so richtig. Da musst du auch eine Beta-Version oder sowas reinhauen. Keine Ahnung. Ich war da mal, ich bin da mal gefahren, aber das haben sie ja irgendwas geändert, keine Ahnung. Aber das ist nur ein Gehupe, wenn dir da ein Spieler entgegenkommt, der hupt, Lichthub und alles. Das ist, Lauter Irre auf der Straße. Genau, ja. Und da hast du dann dort, wo du die Ware abholst, beziehungsweise abgibst, da ist dann eine unfallfreie Zone, weil dann, was weiß ich, 20 LKWs dort rumfahren und du musst dann dein Auflieger suchen. Dann kann es sein, dass dort einer gerade steht und hat das Spiel beendet oder so. Dann wäre das ja dumm, wenn du dann nicht deinen Auflieger nehmen kannst. Deswegen ist da unfallfreie Zone. Das heißt also, du kannst praktisch durch die LKWs durchfahren, damit du deine Sachen abholen kannst. Bist du dann wieder von dem Gelände drunten, ist es dann wieder ganz normal. Wenn du einen rammst, musst du halt eben zahlen. Abschleppen lassen geht nicht. Bitte? Abschleppen lassen geht nicht. Doch, geht auch, natürlich. Wenn deine Zugmaschine so und so viel Prozent Schaden hat, musst du halt eben den Abschleppdienst rufen. Ich meine ja den Falschparker. Nee, das geht nicht. Ja, du kannst die aber melden. Sag ich mal, wenn jetzt da, was weiß ich, da hat es, glaube ich, mal irgendwas gegeben, wo sich, keine Ahnung, 50 LKW-Fahrer oder Spieler da zusammen gesammelt haben, haben dann Konvoi gemacht oder noch viel mehr. Ich weiß es aber nicht mehr genau, wie und wo und was da war und sind da rumgefahren. Also du kannst Spieler während dem Spielen auch melden, wenn da was nicht stimmt oder so. Okay. Wenn die Scheiße bauen, praktisch, ja. Aber ich total geil, ich sehe gerade ein Video von dir und zwar das Video Einparken mit Euro Truck Simulator 2. Ja, das war 149 Aufrufe. Ja, ja, das geil. War eins von den ersten und das Einparken ist besser geworden, aber so hundertprozentig gut ist es immer noch nicht. Also es ist ja so, dass ich hier mittlerweile einparke nur auf Außenspiegel, also ich sitze praktisch im Führerhaus, parke rückwärts ein. Es ist nicht so wie andere, die drücken dann auf zwei, sehen den LKW außerhalb, sage ich mal, von der Vogelperspektive und parken dann ein. Das kann ja jeder. Ich will ja richtig wie im richtigen Leben praktisch. Ja. Und ja, dann musst du halt eben gucken, drehe ich jetzt links oder drehe ich rechts? Aber, naja. Oh, der Nachtzug schreibt, ich drücke Eingabe. Ist es dann der Autopilot oder was? Ja, wenn du Eingabe drückst, parkt der automatisch ein, praktisch. Also dann ist die Ware abgegeben. Aber das ist ja für ein Video doof. Die Leute wollen ja sehen, wie parken der jetzt ein, weißt du? Eingaben drücken ist ja doof, das kann ja jeder. Mhm. Ja. Macht immer noch Spaß. Sitze zwar mittlerweile nur noch für die Let's Plays da im Truck, weil ich anders fast gar nicht mehr dazu komme im Moment, aber naja, es macht immer noch Spaß. Und Luzi ist immer noch dabei oder bleibt Luzi die einmal wieder haben? Luzi sitzt ab und zu auf dem Beifahrersitz oder mitten vor dem Bildschirm, so dass ich nichts sehe. Ja. Aber im Moment ist er eher eher ein Einzelgänger, würde ich mal sagen. Mit dir kannst du im Moment nichts so richtig anfangen. So. Ich weiß nicht, es ist irgendwie. Ja. Aber ich denke, mit Einzelgänger haben wir doch die perfekte Überleitung. Ja, ich bin ja noch nicht fertig. Also, schade. Ja, ich habe noch eine Podcast-Empfehlung. Das war sie doch, Mensch. Ach so, okay. Ja, eine Podcast-Empfehlung, und zwar der Uwe, den ihr vielleicht von Die Landfunker kennt, macht ja auch einen eigenen Podcast, Personal-Podcast und auch mit Interview und so. Und die letzte Folge, weiß jetzt ja immer nicht auswendig, müsst ihr euch unbedingt anhören. Da waren seine Frau und seine Tochter in Hamburg. Die 145 schreibt der Nachtzug. Folge 145 müsst ihr euch anhören. Da war der, da war dem Uwe seine Frau und die Tochter waren in Hamburg auf der Meile da. Auf der Reeperbahn unterwegs und davon berichten sie. Also ich habe heute Morgen fast ins Lenkrad gebissen, als ich das im Auto gehört habe. Spitzenmäßig. Ja, hört da mal rein. Das war dann meine Woche. Dann reiche ich jetzt das Asthma-Spray wieder an den Reden, oder wie war das? Ja. Und ich empfange den Ball. Und tja, endlich doch, kommen wir mal zu meiner Woche, ne? Mal hochscrollen da. Oh, so, zack. Was gab's denn bei mir? Also Leute, definitiv, Mittwoch ist für mich kein Podcast-Tag. Aber dazu später mehr. Also, ich bin ja noch voll neben der Kappen gerade. Das ist viel los in der letzten Folge war, das habe ich ja schon gesagt, oder zur letzten Folge. Wie gesagt, arbeitstechnisch ein Graus momentan. Auch podcast-technisch. Ich habe ja fast nichts mehr gehört, aber ich habe jetzt angefangen, hier mal wieder nachzuhören und so. Weil irgendwann sind auch mal bei einem 32 GB iPhone, das ist halt irgendwann mal voll, ne? Ja. Mit lauter Folgen, die wo ich da jetzt weghören muss. Und unter anderem, Kai, war da auch dein Podcast bei. Oh, toll. Ja, und du hast du bist der eine Hörer. So wissen, was die Jungs hier so treiben, ne? Nein. Und da hast du doch in der vorletzten Folge irgendwie erzählt, dass du gerne Bücher tauscht oder so. Ja, genau. Und da ist mir die Idee gekommen, warum machen wir nicht mal eine Ratinger.de Buchbesprechung? Ja, können wir gerne mal machen. Ich weiß zwar nicht, ob ich das so gut kann, also ja, aber wir können sie mal austesten. Wenn der jemand Lust hat dazu, dass man hier mal einen Channel macht in der Pod-WG für keine Ahnung. Wir treffen uns einmal im Monat und besprechen ein Buch oder wählen erstmal ein Buch aus, was wir alle lesen und dann jeder sein Senf dazu gibt. Wer da Lust drauf hat, kann ja mal eine E-Mail schreiben an info@ratinger.de. Chuck. Bitte? Chuck, hab ich so. Chuck, ja. Ansonsten kann ich hier aktuell eine Playlist empfehlen. Die hat mir nämlich letzte und auch diese Woche den Arsch gerettet, weil es bei ihr nämlich ausgeflippt auf Arbeit. Und zwar eine Playlist im Spotify. Das weiß ich nicht. Und zack. SDRGC, SDRGV. Und zwar die Playlist schimpft sich Fehler. Neuladen. Moment. Also der Raiden kann es auch nicht mit dem kopieren, ne? Nee, das ist, weil jetzt das ist Spotify da aufgeht. Auf aller Fälle heißt die Playlist Happy Songs und die haben mich dann echt wieder, ja, positiv denken lassen. Keine Ahnung, ist verlinkt. Und dann habe ich noch eine saucoole Playlist gefunden, so. Da ist ja der ganze 90er Scheiß drin, mit dem wir früher gehört haben. Und zwar die Top 100 Dance Hits Playlist 2013. Over 5 Hours of the Best Dance Anthems Ever. Also da geht's voll ab. Also das H bei Hours spricht man nicht, ne? Und das ist die Playliste, die du bei uns ja im Chat mal gepostet hast. Ich glaube schon, dass es die ist, ja. Ja, die ist geil, ja. Also geht's gut ab. Ansonsten habe ich es dann geschafft, dass ich mich mit der Manu leicht verspätet dann am Samstagmorgen in der Therme getroffen habe und wir dann doch da echt so einen chilligen Tag verbracht haben. Ich möchte dazu sagen, dass der Rain eigentlich immer zu spät kommt. Ja, was? Gut. Ja, aber meine Frau lässt man doch nicht Minuten warten. Immer. Wenn man sich mit dem Raiden trifft, plan das akademische Viertel ein. Das ist wichtig. Ja, was doch. Prominenz kommt immer etwas später. Nein, ja, genau. Aber. Ich komme das nächste Mal eine Stunde später. Ja, schauen wir mal. ja, ist halt blöd gelaufen mit dem Navi und so. Auf aller Fälle. Ihr kennt doch wie immer diese Psycho-Horror-Filme oder so, wenn zum Beispiel irgendwo ein Schrank aufgemacht wird, ne, wird irgendwas reingelegt und oder der Kühlschrank wird wieder zugemacht und da steht jemand, ne? Mhm. Kennt ihr so diese Schockmomente? Ja, ja. Wir waren in der Therme und schönen Tag verbracht und so und irgendwie wurden auf abends immer mehr Pärchen und irgendwie wurde das Ganze immer mehr leichte Erotik lag in der Luft, wenn man es so ausdrücken muss, dass es abgegangen ist. Und es war dann für uns der Zeitpunkt zu gehen. Und wir ziehen uns um und ich habe mich geduscht und so und laufe dann zu meinem Spind, mach die Tür auf vom Spind, ne, hol sie mal die Jeans raus, mach die Spindtür zu, bam. Und wer steht neben mir in wahrer Pracht im Bikini? Die Monika des Kerberschmadler. Die hat Mami aus den Vogeln aus. Du denkst an nichts böser, stütze da. Meine Güte. Ja, und ich habe mir gedacht, Manu, verhalte dich ganz ruhig in der Kabine, weil ich war in der Kabine direkt neben ihm. Und habe mir gedacht, ganz still. Da ist was Weibliches in der Nähe. Ja, Monika, was magst du denn da? Auch mir gern schwimmen. Wer ist denn mir? Und dann haben wir gesehen, den Spago. Naja. Gut. Welt ist böse und schlecht. Aber da ist man, das war so das Highlight des Abends wieder. Ja, und vor allem das Beste war, weil wir dann gegangen sind. Was? Wieso geht denn ihr schon? Was schon? Wir sind so, was war denn das? 7:30 oder was, ne? Ja, so ein Dreh. Was geht denn ihr jetzt schon? Ja, ich glaube, das war der Moment, wo der Raiden einen Moment überlegt hat. Ja. Ich glaube, ich ziehe die Badhosen an und spring zurück. Echt? Das konnte man im Gesicht lesen, oder? Ja, ich kann das. Aber sollen die Jungen zu die Jungen und was schon, ne? Hm. Ja, und die Alten gingen haben. Aber wie gesagt, da habe ich nichts mehr gebraucht. Steht da, meine Güte, ich bin traurig. Vor allem sein Gesicht dann. So geil. Wie wir ein Gespenst gesehen haben. Ja, weißt du, du konzentrierst dich da irgendwie auf so Schrank auf, Husen anziehen, Schranktür wieder zu, bäm. Alter, weißt du so. Ja, sei froh, dass du schon Husen auch gehabt hast. So, ansonsten, was war denn noch so? Ich hab mir mal wieder eine was? Natürlich nicht nachts. Nein, natürlich nicht. Macht man auch nicht. Dann, was habe ich noch so aufgeschrieben? Mal wieder ein eigenes Jira. Ich habe mir mal wieder ein eigenes Jira in der Cloud organisiert, um hier mal meine ganzen Aufgaben für mich persönlich zu tracken. Weil im Moment läuft das Ganze ein wenig aus dem Ruder. Und apropos jetzt mal aus dem Ruder laufen. Der Mittwoch ist für mich persönlich absolut kein Tag für einen Podcast. Absolut überhaupt nicht. Ich bin so wieder gestresst nur vor der Arbeit, dass ich gar nicht abschalten kann und dann erstmal gepflegt hier euch mal Wochen erzählen kann, weil das, was ich seit Mittwoch immer mache, das einfach irgendwas runterbrechen. Aber das fühlt sich nicht mehr so an, wie es am Samstag war. Drum war jetzt die Überlegung, ob wir nicht nur mal verschieben die Aufnahme. Und zwar am Freitagabend, nachdem wir alle nicht so die Feierschweine sind, die wo es Freitag und Samstag brauchen, denke ich, dass Freitagabend ein guter Zeitpunkt ist, weil das würde auch bei mir ein bisschen den Druck rausnehmen aus der Sache, weil ich dann auch nach der Aufnahme hier gleich schön gechillt schneiden kann und so geschmarrig, ne? Und zwar am Mittwoch, ich meine, ich muss ja früh wieder aufstehen, was ist das für ein Arsch alles irgendwie? Was haltet denn ihr davon? Finde ich gut. Ja. Ich bin flexibel. Jawohl, ich auch. Gut. Aber was heißt bei dir Freitagabend? Naja, 7:00, 8:00. Ach, klingt gut. Wenn die Ratten das Schiff verlassen haben. Genau. Naja, dann beschließen wir hiermit im Namen der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich den Freitag jetzt dann praktisch zum Ratinger Podcast Tag 20 Uhr. Das heißt, wir können dann so um 20:30 starten. Oder 21. Ganz pünktlich halt. Ja. Ja, wie gesagt. Ja, jetzt, Raiden, musst aber noch sagen, ab welchem Freitag? Ab übermorgen. Das wär's. Nein, das geht nicht. Wieso nicht? Ach so, wir fordern unsere Hörer sonst. Weil dort jemand was vorhat. Ja. Schon geht's los. Ich springe schon die ersten ab hier. Aber Zeit haben, ja. Ja, wir können aber doch die Hörer nicht anderthalb Wochen fast warten lassen. Wieso? Ganz normal, nächste Woche hier, Freitag. Die sitzen alle dann mittwochs vor ihrem Handy. Ja, genau, und der Kai ist dann am Mittwoch. Ja, und ich hocke Mittwoch wieder hier und keine Sau kommt. Bis letztes Mal von Samstag auf Mittwoch, was auch so. Sitze ich Samstags hier, warte, Ratinger Time, Dokument ausgefüllt, alles, und das war nichts mehr. Strebe. Aber schau mal, Kai, das ist doch für dich dann optimal, weil dann haust du bis Freitag noch zwei Let's Play raus und so und dann musst du dann die Leute unterhalten, ja. Fährst einmal von München nach Frankfurt und keine Ahnung, von Düsseldorf nach Heilbronn oder so. Der Nachzug schreibt gerade, Kai macht dann am Mittwoch ETS 2 auf Twitch Live. Ja, wenn du mir erklärst, wie das geht, da blicke ich überhaupt nicht durch. Dann können wir das mal machen. Sei live, sitz live dabei. Oder als Pre-Show zum Rating, dann können wir mal ETS 2 live machen. Ja, ist ja in einer halben Stunde alles gegessen. Um 8 Uhr treffen wir uns. Um halb 9 geht es ja dann sowieso erst los. Derzeit habe ich noch hier schnell Ware abgeliefert und Kohle kassiert. Oder den LKW geschrottet. Schnell, du bist letztes Zucker transportiert. Ach Gott, ja. Das stimmt allerdings, genau. Kannst du ja Ratinger dann mit ET2 im Radio hören. Oder wir machen mal ein Live. Na, wenn wir hier live podcasten, dass du dann live hier Truck fährst oder so. Ja. Nebenher. Nebenher und wir dann nicht mit dem Fahrer sprechen oder so. Na gut, halten wir das mal fest. Nächsten Freitag, 20 Uhr, ratinger.de. Wow, ich habe gesprochen. Ansonsten, ich habe gesprochen. Ich war mal so, ja, Strepto. Ich war mal so frei und hab mal meine freie Zeit mal visualisiert. Und zwar, ich habe ja mal wieder vor, ein bisschen Englisch zu lernen. Der eine oder andere hat bestimmt schon mitbekommen. Es entwickelt sich langsam zu einem Running Gag. Ja, dann anders. Ich möchte meine Englischkenntnisse mal wieder etwas auffrischen. Mhm. VHS? Spiel die Eule nicht mehr mit dir. Ach, hör mal mit der Eule auf. Ich habe mir jetzt echt mal ein Excel geschnappt und habe da mal hier so einen Tagesplan gemacht, mit wann stehe ich auf, mit Arbeit, also mit früh fertig machen, dann Fahrzeit in die Arbeit, dann Arbeitszeit, dann mit der Fahrzeit zurück, dann hier Kochen und Putzzeit und im Endeffekt, alles, was ich am Freizeit habe, ist dann farblich grau hinterlegt und es ist nicht wirklich viel. Vor allem, ich habe jetzt noch vor, demnächst einen kleinen Sport zu machen und das ist jetzt kein Running Gag, mich sportlich zu betätigen, dass ich zweimal die Woche, wenn ich es denn hinbekomme, schwimmen gehe. Und tja, was soll ich sagen? Also, Zeit ist schon was Kostbares, ne? Hätte der Kai Zeit, wird es jeden Tag zwei Let's Plays geben. So schaut's aus. Ja. Mann. Ja, wie gesagt, Six Streptobobe, da wollte ich dich mal fragen. Du hast mir das zwar schon mal geschickt, aber ich brauch's nochmal. Einmal den Link zu diesen Kopfhörern, die wofür unter Wasser gut sind oder für Schwimmen gehen. Und vielleicht ein passendes Endgerät dazu. Na, ein iPod. Ja, wasserdicht. Nee, aber für das H2O Audio, da kommt der iPod rein. Ja, ein iPod Shuffle. H2O Audio ist was zum Trinken, ne? ich verlinke es, ich habe es mir heuer erst wieder gekauft, weil mein Andrea ja kaputt gegangen ist. Weil ich den halt immer in die Tasche reingeschmissen hat und dann ist halt eins von den Kabeln gebrochen. Okay. Ja, also funktionieren tut es noch, aber wer will schon Mono? Wenn auf Stereo geht. Ja, so wie unser Podcast. Genau. Und auf alle Fälle würde ich dann gerne Schwimmen anfangen und ist doch eigentlich scheißegal, oder brauche ich einen Plan, ich gehe einfach rein und schwimme, oder? Mache hier schön den Frosch und gut ist. Ne? Ja, wenn, dann musst du schon richtig kraulen. Der Frosch bringt ja nicht viel. Och, nö, wenn dann schon Frosch. Nee, Frosch ist nix. Du sollst dich bewegen, nicht schlafen. Raiden, kommst einfach nach München, dann gehen wir beide zum Schwimmen. Ja, dann zeig's mir mal, wie ich richtig graul. Du kannst doch auch den Mann aus dem Meer machen. Der Mann aus Atlantis. Das schafft er nicht, ein Delfinstil. Der Mann aus dem Meer hieß die Serie da, oder? Ist sie nicht der Mann aus dem Meer? Der Mann aus Atlantis mit seiner gelben Unterhosen. Genau, der. Ja, der hieß doch der Mann aus dem Meer. Kann das mal jemand hier googeln? Bitte, Muffel, auf jeden Fall war er geil für die damalige Zeit. Der Mann aus Atlantis ist. Ich weiß von nichts. Das war doch dem J.R. Ewing sein Bruder. J.R. Ewing, J.R. hört sich auf wie ein Auto. Jetzt warte mal. So. Der aber Raiden, wenn du zum Schwimmen anfangen willst, dann brauchst du auch eine gescheite Schwimmbrille. Nicht für meinen Frosch. Auch für deinen Frosch, weil der Kopf muss unter Wasser. Richtig. Auch beim Frosch. Klar, immer richtig schön durchziehen. Echt? Das heißt, dann gehe ich da hin und gehe zur heißen Bademeisterin und sage, hey, zeig mir mal die Schwimmer. Ich schicke dir noch einen Link für eine gute Schwimmbrille. Bademeisterin, also okay. Ob du mit der zurechtkommst, musst du selber wissen. Soll ich es dir lernen, wie man richtig schwimmt, Raiden? Ich bin Wasserwachtlerin. Hättest du eigentlich am Samstag auch sagen können? Ja. Hätte man Schwimmübungen gemacht. Ja, genau. Du, Raiden, mach halt einen Schwimmkurs. Echt? Oh ja, Seepferdchen. Den machen doch bloß kleine Kinder, oder? Nein, einen Schwimmkurs machen ja auch Erwachsene. Aber ich kann doch schwimmen. Ich kann doch den Frosch. Ja, du mit deinem Frosch. Was denn? Du musst richtig schwimmen. Ja, ist das kein richtiges Schwimmen? Na, das ist über Wasser halten. Sagen wir so, man kann schon auch Brustschwimmen ordentlich. Aber, ja, sagen wir so, das ist halt meistens eher so Oma-Baden. Naja, passt doch, der alte Herr im Podcast. Ne? Mama muss ja doch irgendwie sein. Ne? Ich gebe da mal kurz was ein. Forchheim. Der SSV Forchheim, was gibt's sogar einen Verein? Gibt's in jeder Stadt? Ah, ich kenne den, wo auf dem Bild ist. Das ist ein Arschloch. Na, den wollen wir nicht. Schauen wir mal. Erlangen. So. DVD Schwimmschule. Das hat doch was, oder? Schwimmen lernen vor dem Fernseher, ja. Trockenübung. Nee, der Rain legt sich in die Badewanne und lernt dann schwimmen. Die Schwimmschule minus Bär, was ist denn das? Tatsache. Aber das sind ja bloß Kinder. Das sind echt bloß Kinder. Naja, normal verlernt man das ja im Kindesalter. Ich kann doch schwimmen, ich kann doch den Frosch. Ich krieg heute noch Albträume vom Frosch. Rain, mach uns den Frosch. Ja, ohne Scheiß. Was ist denn der kleine Podcast zum Mitnehmen? Mincast, wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Sind die alle pervers? Was denn das für eine Scheiße jetzt hier? Wo habe ich denn das aufgemacht? Ich poste mal im Chat. Egal. egal. Kommen wir zurück zum zum Wesentlichen. Wenig Zeit für Lernen und Sport. Ja, wie gesagt. Tja. So, mal gucken, dass wir das alles irgendwie unter den Hut kriegen. Und ja. Ansonsten, was war noch so bei mir? Aber ich kann doch einfach anfangen zu schwimmen, oder? Ich muss ja nicht gleich 30 Bahnen schwimmen, lande doch, wenn ich mal 5 schön abfrosch. Also. 5 Bahnen, das sind 250 Meter. Oh, oh. Kommt auf die Bahn drauf an. Wenn nur eine 25 Meter Bahn hat, dann ist es ja noch weniger. In der Badewanne packt er die 5 Bahnen. Raiden, wir fangen an bei 20 bis 50 Bahnen. So was? Fängt man an. Ne, natürlich. Was? Das strengt doch nicht an. Och, du liegst so im Wasser, das strengt doch nicht an. Hallo, ich erbe im Büro. Ja, das und? Ist ich weiß, dass du es kannst, weil ich weiß, was du aushältst. Wir haben es miteinander durchgestanden. Na ja. Robert. Ja, oder ihr schwimmt es einfach zum Beispiel Stunde durch. Einfach eine Stunde durchschwimmen erstmal, zum Anfang. Ja, Rain, am Anfang langt auch eine Schulstunde. Kommen wir doch mal zu meinen Amazon-Einkäufen diese Woche und auch letzte Woche. Was habe ich mir denn gekauft? Ich habe mir mal ein Buch gegönnt und zwar einfügen, Ende. Lassen Sie hier nicht unbeaufsichtigt. Gebrauchsanweisung für den Kopf. Ja, das werde ich jetzt zunächst mal lesen, ne? Vielleicht klappt sie dann auch. Geiles Buch. Mhm. Gut. Mal gucken, ob ich da genauso begeistert bin. Oh, der Mr. L tut übrigens gerade die Beamer Original Schwimmflügel posten. Da haben wir doch gleich was für die Verlosung, hätte ich gesagt, hä? Mann, Mann, Mann. Männer lesen keine Anleitungen. Ja, genau. Wie gesagt, das fällt auch, Mann. Stellt euch mal den Raiden vom Schwimmärmchen an. Gott, hört so auf. Dann habe ich mir gekauft den dritten Teil von Chris Carter, seiner Buchreihe. Und zwar, der heißt Der Knochenbrecher, ein Hunter- und Garcia-Thriller, Band 3. Ich habe ja gestern hier den Teil 2 ausgelesen. Meine Güte, war das spannend. Das war echt mitreißendes Buch. Das war der Kruzifix da. Das war der erste Teil. Der zweite Teil war ja der Vollstrecker und der dritte Teil ist eben jetzt der Knochenbrecher. Okay. Und Leute, lest diese Serie. Ich war vom zweiten Teil, ich war so begeistert, vor allem erstmal wieder ganz am Anfang hier das übliche Geplänkel halt, ne? Dachte ich, es kommt wieder mit, ja, keine Ahnung, trinkt Kaffee schmeckt nicht oder so. Nein, was da schon wieder alles verändert wurde und was da schon wieder alles passiert ist, ich will ja nicht spoilern, aber Hammer. Und bis dann überhaupt erstmal dann der Einstieg in das Buch ist, mit was dann da passiert und vor allem, wer im Endeffekt dann die kranke, also erstmal ist das eine kranke Sau, die wurde abwütet. Also das Buch ist nichts für schwache Nerven. Also das sind so Momente, wo ich mir selber erstmal hier das Buch beiseite gelegt habe, erstmal hier so die schwitzigen Hände hier mal wieder weg. So, das war ja absolut, also echt sehr mitreißend. Tatsache, also wirklich total cool. Und es gibt schon kranke Schweine, meine Güte, ey. Aber egal, also absolute Kaufempfehlung, die Reihe von Chris Carter. Verlinke ich euch. Dann dachte ich mir, um eben meine Englisch-Skills mal wieder etwas aufzubessern, weil ich kann es ja schon, hier habe ich mir einen kleinen Lernkrimi noch gekauft, und zwar The Murder Next Door. Lernkrimi, Englisch, Grundwortschatz, Niveau A1. Einfach mal ein wenig, um den Skill mal wieder ein wenig voranzutreiben, ne? Also, ja. Hat 4 Sterne. Läuft. Und wenn ich das da hinter mir habe, dann habe ich mir gleich schon ein Buch gekauft hier, und zwar eine leichte Einsteigerlektüre für Englisch, und zwar Twilight Volume 1, also praktisch das Twilight-Buch in der Originalsprache. Twilight! Bitte, mach's nicht kaputt! Am Freitagabend, wenn mir das nicht passiert. Oh Gott. Fuck. Ah ja, ihr wisst, das Schmusebuch. Und auf alle Fälle dachte ich mir, jetzt habe ich 2 Chris Carter Bücher gelesen. Jetzt brauche ich trotzdem mal kurz irgendwas anderes. Ansonsten nicht, dass ich Angst habe, dass das dann zu viel Chris Carter auf einmal wird. Und mir das dann nicht mehr gefällt. Und drum gehe ich mit der Manu am Freitag erstmal hier zu Thalia und da hole ich mir das Buch von Frederick Backman, Ein Mann namens Oaf. Das habe ich. Und? Noch nicht gelesen, aber das gab's mal gratis. Apropos, wir müssen auch nicht zu Thalia gehen, wir können auch noch zu Hugendubel gehen, weil der ist viel größer hier bei mir. Wenn du bei Hugendubel habe ich mir auch ein Buch gekauft. Okay. Ja, das ist auch mit Kaffee gewesen, in Frankfurt war das. Und das Hugendubel? Hugendubel. Das gehört, glaube ich, zur Bertelsmann oder Weltbild oder so irgendwas. Weltbild gibt es ja fast nicht mehr. Hat das auch so ein Kaffee? Ja, ja. Also in Frankfurt war da mal so ein Kaffee drin. Denken ist auf 2 oder 3 Ebenen. Ist das riesengroß? Ja. Der Hugendubel. Ein eigenes Kaffee plus eine eigene Leselounge. Ja, es ist relativ neu bei uns. Na, bei uns ist er schon ziemlich alt. Ja, wir haben und zwei, geht, glaube ich, über vier oder fünf Stockwerke oder der Marienplatz. Der naja, Marienplatz schau da mal Minger an und das Kopf Bayreuth. In Minge ist alles größer, ne? Alles größer und besser. Oder ja. Nicht. Wenn der Preis stimmt. Die sind auch größer. Die Preise, ja. Mhm. Auch zu dem Thema Freitag. Aber nicht so groß wie in der Schweiz. Aber das, Graden, habe ich dir was geschrieben? Ja, ich schaue dann durch. Arbeit hierher, zack. Ich habe... Mensch, wie war das bei der Preis ist heiß oder so? Wenn der Preis stimmt. Kennt ihr das noch? Mhm. Wem Slinfas König? Wenn der Preis stimmt. Hallo, ja. Slinfast. Ich war heute wieder beim Weight Watcher und habe 800 Gramm abgenommen. Ach was. Obwohl wir da in dieser Therme gespeist haben wie Könige. Den XL-Burger, hier das Schnitzel-Sandwich, Kuhn. Oh, aber Mann. Du hast dich ja auch bewegt, doppelt eigentlich, weil du musstest mich ja auch noch abschleppen. So, stimmt. Du hast die Manu abgeschleppt? Naja, halt im Schleppdauer, bis ich kommt. Der musste Bus spielen für mich, weil ich bin ja so klein und er ist relativ groß gegen mich. Und ja. Ich ersauf in dem Wasser und er kann durchlaufen und dass es schneller geht, muss er mich mitziehen. Auf aller Fälle habe ich jetzt mit Weight Watcher genau 15 Kilo schon abgenommen. Sauber. Jo. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Congratulations. Danke, danke. Jetzt kann ich mir auch wie bei den Alkoholikern so eine Marke um den Hals hängen. Yeah. Hast du jetzt eine bekommen? Nee, aber ich bekomme immer so Sterne. Bei allen, immer 3 Kilo gibt es Sterne. Der Raiden hat einen Sternenhimmel. Naja. Er sieht den, ne? Jetzt muss ich dann noch 16, 17 Kilo abnehmen, dann habe ich wieder mein altes Gewicht. Solange es dir wieder so sparkelt hat, dann ist das alles gut. Wie lange hast du den Rain früher kennt, der war strich in der Landschaft. Ja, verdammt waren wir jung. Wie lange bist du jetzt schon bei den Weight Watchern? Seit März, April, kann das sein? Ja, ich glaube, da habe ich auch so angefangen. Ne? Na, nicht schlecht. Oh. Wie gesagt, wenn ich jetzt noch schwimmen anfange, dann bringt das ja bestimmt auch noch was. Hier schön. Wenn du halt ordentlich schwimmst. Ja, was heißt ordentlich? Ja. Ich kenn's beim Schwimmen. Wieso? Kein Frosch. Du musst halt ordentliche Strecke in einer ordentlichen Zeit hinter dich bringen. Dann bringt's was. Gibt's da bestimmt auf YouTube irgendwie so ein Schwimmtutorial, oder? Kannst du den Laptop mit ins Wasser nehmen? War das der Chat? Geiles Kind. In Hallenbahn-Simulator 2014. Ja. Da also ich habe jemanden, der dir Schwimmen beibringt anscheinend. Die liebt dich, Ryan. Der ICPC, Schwimmen ist gut. 1 Stunde am Stück. Erst einmal die Woche, dann steigern. So ist es. ICPC, ich merke schon, du musst mal einen Plan schicken. Oder schickt alle mal eure coolen... ja. Soll ich dir meine alten Trainingspläne schicken? Braucht doch was für... Braucht doch einen Trainingsplan für Männer. Ich schick sie dir und du schwimmst sie. Und ich pass auf, dass es sie schwimmt. Und ja? Bis zum letzten Meter. Ja, das hoffe ich doch auch. Ich stell dich und dann sag ich nochmal. Und der darf nicht eher aus dem Wasser, bis er es nicht hinter sich gebracht hat. Hm. Ja, aber wir hatten, ich weiß nicht, 1,5 Stunden oder 1,5 Stunden Training. Muss er schon in der Zeit schaffen. So viel Freizeit habe ich gar nicht. So viel Grau habe ich gar nicht zur Verfügung. Naja, gut. Genau. Und das war's dann eigentlich schon von meiner Woche. Jetzt schauen wir mal, was morgen so geht auf Arbeit. Wahrscheinlich die gleiche Hölle wie heute. Momentan nicht. Naja. Was lege ich mich auf? Wenn jemand einen coolen Jira-Administrator braucht oder so, er möge sich bitte melden. Müsst du noch mehr Arbeit? Oh, Ja, oder vielleicht ändert sich ja was, wenn ich ein bisschen umziehe oder so. Mal gucken. Ah, schauen wir mal. Dr. Poppe, dein Mikrofon, also bei Männern würde ich sagen, deine Kopfhörer kratzen am Bart irgendwie und das hört man. Sag jetzt nichts Falsches. Streit doch mal, rasier dich mal, ja. Mein Kopfhörer kratzt, wenn dann an meinem Pullover. Also, okay. Beziehungsweise das Mikro kratzt am Pullover. Klar. So. Gut. Das war dann so meine Woche. Wen haben wir denn noch? Schnitte Poppe, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein kann. Ja, meine Woche war ereignisreich. Ich habe ja bei eBay Kleinanzeigen ein Kinderbett gefunden, das ich haben wollte. Und deswegen ging es letzten Freitag um 16:45 Richtung Fulda. Und wer die Autobahn kennt, die Nürnberger, der weiß, man sollte vor 7 durch Nürnberg durch sein. Also deswegen auch dementsprechend früh losgefahren. Ja, ich bin gefahren. Und dann, weil wir doch etwas spät dran waren, habe ich gesagt, ich fahre. Bin dann mal ja, so schnell gefahren, dass wir noch vor 7 durch Nürnberg durch waren. Und waren dann innerhalb von 3 Stunden in Fulda. Also hat gepasst. Navi hat eigentlich 4 Stunden angegeben. War dann doch froh, eine Stunde eingeholt zu haben. Ja, dann waren wir um 8:30, waren wir dann in Fulda, haben das Bett gekauft, eingeladen und sind wieder runtergefahren. Und da war dann natürlich die Autobahn schon voll. Natürlich in die andere Richtung, nach München zurück, war sie wieder leer. Und um 12:30 Mittag war ich dann wieder zurück in München. Also hat gepasst. Aber natürlich, die LKWs sind auf der zweispurigen Autobahn gefahren, wie, naja, wie sie eben fahren, gell Kai? Ihre ja, Elefantenrennen. Ja, hallo. Ich meine, willst du auch morgen seinen Kühlschrank voll haben, oder? Wenn du einkaufen gehst. Hast ja, du mal probiert, deine Speisen mit der E-Mail zu verschicken? Ja. Echt? Wenn es darum geht, dann kannst du ja die Wurstbrödel vom Server runterladen. Ne? Also das wäre mal eine Idee. Ich hätte jetzt gerne eine Pizza von der Pizzeria da beim Raiden. Ja, schick doch mal eine E-Mail. Sollen sie mal durchdrücken durch ja. Die Leitung. Mit Zahn. Ja, aber sagen wir so, Kai, deswegen brauchen sie es trotzdem nicht auf einer zweispurigen Autobahn Elefantenrennen veranstalten. Naja, du weißt ja, wie das, also ich meine, ich bin ja kein LKW-Fahrer, nur simultativ. Red dich nicht raus. Du bist schuld. Aber du weißt, wie das ist. Ich denke mal, die haben alle Zeitdruck ohne Ende. Also ich auch. Ich möchte kein LKW-Fahrer sein. Ja, aber die kriegen Druck von ihrem Chef, dann sind sie zu schnell, dann haut die BRG sie an oder die Polizei oder irgendwas. Also ich möchte ihren Job nicht machen. Ja, aber. Wir können ja mal einen LKW-Fahrer einladen, wenn einer einen kennt. Ja, aber schau mal, von der Theorie hier funktioniert es doch gar nicht, weil du darfst nur 80 fahren und da kann doch. Ah, aber alle 90. Ja, aber schau mal, aber theoretisch darfst du nur 80 fahren. So. Ja. Das heißt, da können die Manua Lieder vorsingen, wenn ich Auto fahre. Und wenn ja. Du 80 bist, dann ist doch 80. Und wenn die hinter mir aufblenden und vorbeifahren, das interessiert mich nicht. So einer bist du, okay. Ja. Ich meine, ich fahre auch den ganzen Tag Auto, aber Ja, warum denn? Ich meine, es ist halt nun mal 80, ist die Maximalgeschwindigkeit, was man hier fahren darf, und dann fahre ich da auch nur 80. Aber der Auto fährt doch zwischen 5 und 7 km/h langsamer, Mensch. Um das geht's ja nicht. Das doch. Auto wurde vom TÜV abgenommen, so wie es ist. Und wenn mein Tacho 80 anzeigt, dann fahre ich auch nur 80. Ja, aber ich hoffe dann auf der rechten Spur, nicht auf der linken. Kommt drauf an, wenn 80 ist, ist 80. Wenn es zweispurig ist, ist es auf der linken Seite und auf der rechten Seite 80. Der Raiden ist einer der Autofahrer, wo dann der LKW hinten dran sitzt und Lichthube gibt und ja. Am Huben und am Wildfluchen ist. Ja, warum vor denn? Es ist doch 80. Ja, weil die LKWs alle 90 fahren. Es interessiert mich doch in dem Fall nicht, weil die scheißen aus dem gleichen Loch wie ich. Ah, mit 80 ist dann jetzt ja. 80. Vor allem das Krasse ist, der macht das mit einer Wonne und einer Ruhe, wo ich mir schon als Beifahrer scheiße. Ich meine, wenn ich am Überholen, ich fahre jetzt ja mit meinem Privat-Pkw oder auch mit meinem Dienstfahrzeug nicht den ganzen Tag 180 oder in der Regel nicht. Ich fahre 120, 130, die fahre ich fertig. Weil ich meine, man will ja auch bequem ankommen und wenn du mit 180 über die über die Autobahn fährst, durch die Landschaft, wollte ich sagen, das strengt ja auch an. So. Aber du kannst dann, doch gar nicht 130 fahren. Bitte? Du kannst doch meistens gar nicht 130 fahren, weil also bei uns in der Gegend zum Beispiel ja, bei ist euch viel in der beschränkt Gegend. Auf 120. Bei uns ist gar nichts beschränkt. Wenn ich auf die Autobahn fahre, das sind stellenweise, wo 100 ist und der Rest kann ich fahren so schnell, wie ich will. Hm. Da ist gar keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, da fahre ich ja auch rechts. Ja, ich fahre rechts, ich fahre links, je nachdem. Wenn ich überholen muss, muss ich links fahren. Hm. Und okay. Ja, und ich meine, ich verstehe das ja, wenn du 80 fährst, fährst du halt eben deine 80 und wenn ich 130 fahre, fahre ich meine 130 und dann kommt von hinten der BMW oder der Mercedes mit Lichthube und Blinker links. Ja gut, und dann, dann mache ich auch extra langsam, weil solche Arschlöcher, tut mir leid, ja, null Verständnis. Ich meine, die haben die Autobahn genauso wenig bezahlt wie ich, das ist Eigentum von uns allen und fertig. Und wenn ich dann mit 130 am LKW vorbeifahre, dann muss er halt eben auf die Bremse drücken. Ja, aber es geht doch im Endeffekt geht's ja nur darum, wenn 100 ist, dann ist 100, dann ist kein 110, ja, dann ist kein 120 recht. Und dann fahre ich einmal 100. Ja, hast du ja recht. Ja, aber es ist ja wurscht, wenn die anderen dann meinen, sie müssen schneller fahren, vielleicht müssen sie ja auch schneller fahren. Ja, dann hätten sie ja Blaulicht. Und wenn der LKW-Fahrer sagt, ich bin 5 Kilometer schneller als der andere und ich habe jetzt hier das Recht zu überholen, weil kein Überholverbot ist oder auch kein Überholverbot für LKWs, dann kann hat er recht. Kann er trotzdem nicht überholen, weil 80 Warum? Ist. Ja, wenn der andere aber doch nur 75 fährt, kann er doch 80 fahren. Die LKWs fahren nicht alle 80. Wenn die geladen haben, fahren die auch die Berghau nur mal 60 oder 40. Hm. Hm. Entschuldigung, Stritte Poppe, wir haben dich unterbrochen. Du, ich hab Mach mal Problem. Weiter. Bevor hier noch eine Massenschlägerei ich mein, anfängt. Wenn ich über die. Ja, es gibt keine Massenschlägerei im Wurzeln. Also. Wir schädigen uns nur verbal. Na, also auf jeden Fall ist ja jetzt das Bett da, also sprich große Umräumaktion habe ich dann am Wochenende gestartet, Möbel rausgeschmissen und ja, Möbel umgestellt und neu eingerichtet und ja, so langsam, dass ich dem Ende zu, jetzt habe ich mir doch überlegt, muss ich doch nochmal Möbel umschichten, anders hinstellen und ja, das wird jetzt noch die Woche gemacht. Und dann hoffe ich, dass ich langsam fertig werde. Und dann habe ich wohnlich in meinen Zimmern, hoffentlich. Irgendwie bald mal. Genau. Ja, am Samstag war da noch Geburtstagsfeier hier im Haus. Der Schwager hat Geburtstag gefeiert. Kam natürlich seine ganze Verwandtschaft, seine ganze Familie hier auch noch ins Haus. Und ja, haben wir den ganzen Tag gekocht und geputzt und getan, damit die dann in Ruhe Geburtstag feiern können. Kann man euch mieten? Ja, uns kann man mieten. Das ist alles eine Frage des Geldes, Muffel. Du kannst uns auch morgen mieten. Genau, jetzt habe ich auch noch angefangen, den Garten für den Winter vorzubereiten. So ein Drittel ist geschafft. Büsche geschnitten und Laub zusammen gemacht. Und dabei habe ich gesehen, dass die Pfingstrosen austreiben. Der Haselnussbaum hat auch neu ausgetrieben und hat schon frische Samen dranhängen. Der Holunder treibt aus, also typisch November, also muss ich schon sagen. Aber ja, jetzt werden wahrscheinlich noch so 1-2 Tage Arbeit im Garten anstehen. Dann wird der, ist der auch fertig. Und dann kann der Winter kommen, von mir aus. Oh ja, dann war ich gestern in einer Schmuckgalerie, weil ich für meine Kleine paar Sachen habe machen lassen oder machen lassen muss. Und dann habe ich natürlich gleich einen Ring gesehen, der mir sehr gut gefallen hat. Und ja, mit dem liebäugle ich jetzt. Ist leider nicht ganz günstig. aber den genauen Preis weiß ich noch nicht, weil die keine Preisliste da hatte. Und jetzt, wenn ich die anderen Sachen abhole, dann hat sie gemeint, weißt du, was der Ring kostet? Und dann, ja, wenn er nicht allzu teuer ist, werde ich mir dann wahrscheinlich mal anschaffen, dass ich noch einen Ring mehr zu Hause habe. Aber, mit Unterlegscheibe. Ah, nee, der dann unten ohne. Weil den muss nicht dann jedes Mal, wenn es nass wird oder Hände waschen, runternehmen. Also der kann dann die richtige Größe haben. Aber das ist echt bei dem anderen Ring, da merkt man so richtig, wie die Finger mal dünner, mal dicker sind. Also das ist echt, also letztens auch wieder fast verloren. Und dann irgendwie gestern wieder nicht verloren. Also ja, so geht das hin und her mit meinen Ringen und mit meinen Fingern. Ja, dann war ich gestern noch 3 Stunden bei der Bank gesessen und habe mich beraten lassen, das Geld anlegen und wie und was und wo. Ja, das war jetzt erstmal die erste Beratung. 3 Stunden und ja, es geht dann irgendwie in Kürze weiter, haben wir gesagt. Da werden dann noch weitere Details besprochen. Und ich war jetzt gestern nur mal der Einstieg mit 3 Stunden. Habe auch nicht gedacht, ich dachte so 1/2 Stunde und dann ist es erledigt. Aber nee, anscheinend nicht. Aber von mir aus. Du bist halt ein harter Knochen, dass du dein Geld hergibst. Ja, ich habe ja so viel, gell? Deswegen ist auch so viel zu besprechen. ja, genau, dann habe ich diese letzte Woche habe ich ein Kleid bei United Color of Benetton gesehen, das ich bestellen wollte und habe ich dann auch mal bestellt und dann ging es halt ans Bezahlen und dann haben die doch ernsthaft gemeint, sie wollen 9 € Versandkosten haben. Also da frage ich mich schon, wo die das eigentlich losschicken. Weil 9 €, also die haben das zwar mit UPS geschickt, aber trotzdem 9 € ist ein bisschen viel, meines Erachtens. Ich habe es dann trotzdem gekauft. So viel zum... ja, so viel zum Geld. Genau. Ich weiß nicht, ihr von euch benutzt ja keiner Instacars, gell? Doch, nicht mehr. Nicht mehr. Also ich bin jetzt auch kurz davor, dem den Rücken zuzukehren, weil die Woche war es einmal so, dass ich wollte mir die Ratinger-Folgen anhören und er hat einfach gar nicht mehr abgespielt. Also ich konnte 10-mal auf Play drücken, hat trotzdem nicht abgespielt. Und dann habe ich es halt angeschaltet, ausgeschaltet, neu gestartet, auch immer alles gemacht. Naja, hat dann trotzdem nicht funktioniert. Irgendwann hat es dann funktioniert. Ja. aber nur... Das war die Reaktion drauf. Was ist denn das? Tja. Tja. Jetzt sehe ich. Genau. Sozusagen, wenn das Programm offen war, konnte ich die Podcasts anhören. Sobald ich aus Instacast raus bin, ging nichts mehr. Hat einfach aufgeschaltet. Sie will mit Podcast. Ja. Na dann. Das schicken wir als Nutzerkommentar dann an Vimedio. Ja gut, dann übernehme ich mal. Jawohl, mach das. Zack. Ja, ich war fertig mit. Ach so. Ja, die dachten, du fütterst jetzt dein Kind oder so. Die Zeit. Die Zeit? Nein. Die zahnt nur wieder. Ach so, ich könnte was vertrauen. Na gut. Das Kind isst aber keine Punkte. 800 Gramm, denk an die 800 Gramm. Ja. Die hat heute Waffeln gegessen ohne Ende. Viele Punkte. Viele Punkte hat sie gegessen. Ja, aber die muss ja wachsen. Du auch. Ja, das Hirn könnte ein wenig wachsen. Mhm. Und zwar bei Instacast, meine absolute App-Empfehlung ist immer noch Downcast. Downcast rockt. Genau. Neuer Sponsor. So. Ach, Spoiler halt nicht. Ach so. Ansonsten, was war sonst so beim Ratinger? Ja, 3 Jahre schon das Geschmarrig, habe ich es mal genannt. Weil wir hatten Geburtstag. Ratinger ist jetzt echt schon 3 Jahre alt, ne? 3 Jahre machen wir schon den Käse. Die meisten hier noch nicht. Also, da bist du alleine. 3 Jahre ist ausgeschmarrt. Naja. Schön. Ja. Vielen Dank für die Glückwünsche, ne? Schauen wir mal, ob es noch ein 4. geben wird. Ja, möchte noch jemand was sagen? Tja. War keiner. Nein, das möchte keiner was sagen. Nachdem es nicht mal das obligatorische viel Glück und viel Segen gibt, kommen wir zur nächsten Überschrift. 3 Wörter sollen es sein. Ich hatte euch ja gebeten, in der letzten Podcast-Folge hier mal auf unser neues Spiel aufmerksam zu machen, unserem Ratinger-Spiel. Und nein, es ist keine App, es wurde nicht programmiert, sondern ich habe mir gedacht, wir werden in Zukunft immer ein Spiel mit einbauen beim Ratinger, damit der Unterhaltungswert auch da ist. Ne? und zwar gedacht, die Hörer können uns jede Woche eine E-Mail schreiben mit 3 Begriffen oder Wörter oder Namen oder keine Ahnung was, dass wir dann versuchen müssen, jeder, wenn er seine Woche vorstellt, mit dieses Wort mit einzubauen. Okay? Mhm. Gut. Natürlich sind wir da frei. oder was heißt, ich bin da frei, das auszusortieren und weise das dann dementsprechend einem Podcaster zu, das Wort. Das ist ja gemein. Das ist taktisch. Ja, ja, ja. Aber ich denke, das wird vielleicht den einen oder anderen doch noch etwas mehr den Unterhaltungswert unser Geschmack halt ein wenig verschönern. Was sagt der Nachzug? Nein, wir wollen eine Auslosung. Ja, lass doch die Hörer bestimmen, wer welches Wort sagen muss, einbinden muss. Na, man kann es ja auch so machen, dass die Hörer uns zwar E-Mail schreiben mit diesen gewissen Begriffen und wiederum die anderen Hörer dann erraten müssen, wenn die Folge draußen ist, was denn welches Wort war. Das ist aber schwer. Bei unserem Gewäsch. Ne? Oh Mann. Und der Gewinner kriegt dann immer einen Preis. Das ist aber hart verdienter Preis. Ja, umsonst ist der Tod, Freunde. Umsonst ist der Tod. Ja, nein und 3 Worte. Ja, ja. Ja, lass es Begrifflichkeiten sein, keine Ahnung, wie zum Beispiel was weiß ich. Mikrofaser Hauswischmopp. Genau, Mikrofaser. Als ich noch nicht meine Mikrofaser auswischen wollte, aussprechen, in der Hand hatte, dachte ich mir, Mensch, es wird doch mal wieder Zeit, dass ich hier die lila Pause mal wieder so richtig schön hier. Nee, aber egal. Wie geht's? Wie gesagt, Leute, lasst euch was einfallen, schickt's uns und wir versuchen das einzubauen. Genau. Ansonsten habe ich mir noch gedacht, wir könnten ja mal wieder eine Verlosung machen. Aktuell habe ich noch keine 9 Tassen. Ich müsste aber langsam mal hier meinen Kontakt anhauen, dass ich mal wieder neue Tassen bekomme. Und vielleicht werden die ja in Summe billiger, wenn ich da mehr bestelle, beziehungsweise wenn vielleicht andere Podcaster Lust haben, da mitzubestellen, dass wir dann gemeinsam sind wir stark, vielleicht was vom Preis her was machen können. Wenn da ich bestelle eine mit. Für Planet Kai. Ja, für mich zu Hause zum Kaffee trinken. Dito. Ich spreche davon, dass wir wenn Tassen, wenn ich die bestelle, dann gibt es die ja für Low für die Hörer, weil das ja verlost wird und so und auch für die Teammitglieder. Nur wenn ich da eine gewisse Menge machen lasse und vielleicht der Kai für seinen Planet Kai Podcast mal wieder Tassen braucht, wäre es nicht, wenn wir uns da zusammenschließen und da eine Bestellung aufgeben, weil vielleicht können wir da was mit dem Preis machen. Trotz verschiedene Motive. Hm? Alle das gleiche Logo und da steht ein Ratinger und da steht ein Planet Guy. Mit dem gleichen Logo. Ja, gleiche Tassen, nur an das ich zugehe. Ja, keine Ahnung, vielleicht kann man da was machen, ne? Ja. Probieren, kostet nichts. Doch, kostet's. Kostet eine E-Mail, ja. Genau. Und dann wären wir mit dem Dokument durch. Genau. Das wäre vielleicht so jetzt gerade, hey, Mittwoch ist nicht mein Tag. Nee, Mittwoch ist nicht mein Tag. Und warum geistert mir jetzt Monika durch den Kopf? Egal. Das ist total. Gott, ich muss jetzt ins Bett. Ja. Es wäre jetzt vielleicht hier für den Chat so die Möglichkeit, sich noch die ein oder andere Frage zu überlegen. Ansonsten bedanke ich mich schon mal an alle, die es bisher so lange ausgehalten haben. Danke an die Kommentarschreiber, danke an den Live-Chat. Schön, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid. Ja. Und nachdem der Chat keine weiteren Fragen mehr hat, ich weiß nicht, hat für euch einer noch was? Nein. So. Tja, dann bedanke ich mich einmal wieder ganz recht herzlich bei Muffelewuff. Jawohl, ich danke meinen Mitpodcastern, natürlich dir, Raiden, und allen Offline- und Online-Hörern. Allen Off- und Online. Genau das. Danke an den Kai. Ja, ich bedanke mich auch bei euch Mitpodcastern, an den Chat, und grüße mal ganz freundlich unsere weiblichen Mithörer. Wer soll das sein? Ja. Kai, hier schon hier. Okay. Danke an die Manu. Jo, danke fürs Zuhören, an alle auch, die nachhören. Danke an den Chat und jo, schön, dass ihr immer da seid. Danke an die Streptobobbe. Ich danke euch auch allen. Oh. Kurz und schmerzlos. Und danke für 3 Jahre Regen. Oh ja. Der Regen ist ja schon ein bisschen älter, ne? Mhm. Aber ich kenne ihn auch erst seit 3 Jahren. Ah, okay. Oh, da muss ich mich aber für viele Jahre bedanken. Heiliges. Ja, wie gesagt, ja, danke da trauen. Und wie gesagt, Audio-Kommentar war mal schön, oder wäre mal schön. Hey, Mittwoch ist absolut nicht mein Tag, haben wir schon mal gesagt. Nee, so erzähl mal. Also denk dran, nächste Woche, dann am Freitag, 20 Uhr, Kai, schreibst du auf. Ja, ja. Und dann denke ich mal, war's das für heute. Kai, wir erinnern dich im Chat. Ja, genau. Ich werde auch jetzt heute nicht mehr zum Schneiden kommen, weil ich jetzt dann auch dann in mein Bett gehe, weil ich bin nur noch gefreckt, noch ein Folgennamen, und dann war es das auch schon wieder. Dann ist der Mittwoch auch gelaufen. Und Freitag läuft ja dann alles ganz anders. Hoffen wir mal. Also Leute, ich zähle Runde 1, 2, 3. Servus! Du hast aber jetzt hochgezählt, ne? Das ist mal aufgefallen. Klassiker, das muss man nochmal machen. So. So wie Twilight, ne? Was glaubst du, wo das drin steht? Aber wenn ich es nicht mal gemerkt hätte, ich hab's dir doch schon 5-mal gesagt. Ja. Du hörst mir nicht zu. Mittwoch ist halt eben nicht sein Tag. Ja. Eben. Er hört nur Montag, Dienstag, Donnerstag bis Sonntag zu, oder was? Happy End, was? Happy 3? Ach so, ja. Was? Es gibt schon eine Folge. Na, ja. Ich habe ihn gerade reinkopiert. Ey, Sven? Und du, ja, und du. Mann, dann heißt das. Ja. Weißt du, dass Cordon Bleu mit Kartoffelstampf und Gemüse nur 8,5 Punkte hat? Echt? Mit was? Ja. Mit Kartoffelbrei und Gemüse. Püree. Püree, ja. Püree. Oh, das heißt, das für die Außerirdischen hier Püree. Kartoffelstampf, hat sie gesagt. Sie hat Kartoffelstampf gesagt. Ja, was denn sonst? In der Oberpfalz ist das ein Stampf. Na. Bei uns heißt es Stampes. Ja, siehst du, das versteht hier keiner mehr. Oh, ja, warum habe ich die Folge eigentlich 180 genannt? Was ist mit mir los? Greif zu den Sternen. Du bist schon ein Jahr weiter, oder was? Ja, schon... ja, das... ja, ich ändere das Jahr auf 140, mein Gott. Muss ich die Stadt der Poppe wieder aufregen hier? Hatte Bandagen. Ja, schon. Das geht so nicht, Muffel. Ja, sehr Mensch, gut. Mensch, Muffel. Macht ja alles falsch. Ja, das hat jetzt jeder gehört. Die Monika, die Nudel. Ja, wir sind noch live. Ja, ja. Wie immer halt. Ja, aber der letzte Absatz ist ein wenig. Ja, der gefällt mir auch noch nicht. Aber für jeden muss immer was dabei sein. Vom Kai ist, glaube ich, nichts drin. Und von der Streptopoppy hat auch nicht so viel hergegeben. Naja, für du hast jetzt auch nicht so viel hergegeben. Ja, ich bin wenigstens hier als fünftes Wort drin. Ja, du schreibst es ja auch. Ja, dann mach doch den Dienstag, Kai, und den Mittwoch, Poppe. Oh Mann. Ja dann, lasst euch was einfallen. Der Nachtzug mit seinem Affenbild, Alter. Ja, oh Gott. Ich frag mich, ob es das als Vorlage gibt oder ob das irgendwo zusammengeklickt hat. Aber jedes Mal, ne? Jedes Mal, das gibt's nicht. Nachtzug ist die ganze Woche bloß beschäftigt, dieses Bild für die Woche herzukriegen. Stopp, fehlt was vom Kai, ist richtig. Was hat der Kai noch von sich gegeben? Ja, das Übliche halt wieder. Das übliche Geseire. Das kannst du von letzter Woche. Also, tragst du mal. Ich kann nicht mehr mitzumachen, ihr könnt immer das reinschneiden. Ach Gott. Was ist jetzt los? Der Ren. Kai, du bist langweilig. Das schon. Kai, du lieferst kein Content. Ja, so. Wie baut man dich da rein? Ich bin am Freitag nicht dabei. Ach komm. Channel switched. Ich bin am Freitag nicht dabei. Scheiß Eschoia. Was macht denn der hier? Raus. Hat sich verlaufen. Geh in die Zockerecke. Genau. So. Oh, da ist voll was los in der Zuckerecke. Da gehen wir gleich hin, ob die Euro-Truck-Simulator fahren. Hey, wollt ihr online meine Freunde sein? Da können wir uns gegenseitig anhupen. Ja, da gibt's doch diese tollen Codewörter für diese Truckerfahrer hier. Bla. X, bitte, bitte, ein X. X, komm. Roger, Piep. Hallo. So ein CB-Funk, das wäre es noch, wenn ich hier so einen CB-Funk mir aufstellen könnte. Ich hab einen hier rumliegen, kannst du haben. Nutzen doch die Zarka CB-Funk, oder? Ja. Das wär's. Mit Teddybär 1.4, Teddybär 1.4. Yeah. Bitte kommen, bitte kommen. Bitte kommen, schon. Roger. Wie war das? Hier, Moosbüffel 81, hey! Kannst du mit der echten Trago funken und die wundern sich, warum die Blitzanlage nicht kommt, die du beschreibst. Genau. Die üblichen Geschichten, ja, ja, ich weiß schon. Wie war das? Straßenpizza auf der Schnecke. Ich gehe mal schnell aufs Klo, was? Pause. Mofelle, guck mal. Wohin? Da oben, Mann. Ganz oben. Was ist da? Das ist meine Deckenlampe. Oh Gott. Wie war das vorher mit dem Buch vom Raiden? Lassen Sie ihn hier nicht umwerfen. Hey, keine Ahnung, du mit deinen Drohnen, die da nachts rumfliegen. Genau, das ist besser. Ich weiß, was ich schreiben will. Was? Ja. Es ist gut, wenn man die Leute so lang kennt. Also das erste war besser Raiden. Ja, aber... Wie kann ich das button? So? Hast du? Geil! So. Kai, du weißt schon, dass Teammitglieder von der Verlosung ausgeschlossen sind. Scheiße, ist ja schlimm. Kai ist nächsten Freitag nicht mehr dabei. Wenn es das wirklich zu gewinnen gibt, könnte ich mal eine Auszeit machen. Moment, hat die Stöpto Poppe nicht mal was gewonnen? Eine Tasse oder so? Hallo? Hallo? Ja, das war Betrug. Das war Betrug, gell? Also, jetzt kriege ich mein Mac hier zu gewinnen. Mit dem Ratinger-Emblem drauf. Na, nur mit der Aldi-Tüte. So. Ja, in der Aldi-Tüte mit dem Ratinger-Emblem drauf. Ich weiß auf alle Fälle, was ich in der nächsten Folge verlosen werde. Eine Aldi-Tüte. Das letzte oder was? Ach Gott. Wenn du mal auf die Teamseite schaust, da stehe ich nicht drauf. Also habe ich ganz offiziell gewonnen. Wieso steht denn die Streptopoppe nicht auf der Weil die seit Jahren nicht dazu kommt, dieses blöde Profil mal zu schreiben. Mein ich habe es aber händisch schon geschrieben. Ich muss händisch. Finden. Ja, du musst eins kennen. Hallo? Händisch. Nee, eins kennen. Ja, ich scannen, muss noch scannen. Finden. Bild machen. Finden. Händisch. Ja, ich fotografieren. Ich habe dir einen Scanner gegeben. Immer diese Ausreden hier. Du hast doch einen Scanner von mir. Schmeiß es rein. Ja, wenn du mir sagst, wo es ist. Wir nehmen einfach das Bild vom Roland und machen dann dein Profil drauf. Oder wie? Genau. Roland. Danke, sehr schmeichelhaft. Von der Roland, die Jungmutter. Die Nacht kann ich wieder was erleben. Da ist mein Handy wieder am Tanzen wie Sau. Ja, du wirst Mann, leiden. Ich hoffe, du bist dabei. Du wirst leiden. Es wird hart. Wir werden uns für dich wieder ganz besondere Themen ausdenken, Kai. Ja, die Themen sind mir egal. Ich höre es nur vibrieren. Sei froh. So langsam vibriert, ist alles in Ordnung. Ja. Mit diesen Worten verabschiede ich mich dann doch mal. Danke an den Chat. Schön, dass er wieder mit dabei war. Danke noch an die Live-Hörer, da Daisy die immer noch streamt. Ja, danke an euch, ne? Und wahrscheinlich dann bis morgen oder so, keine Ahnung. Oder? Danke dir. Das muss auch einmal gesucht werden. Wann gibt es denn einen Kaffee und einen Kuchen für Geburtstag, ja? Am Freitag bei mir. Also okay. Ich habe frische Waffeln gebacken heute. Was ist denn? Bunte Käsekuchen hätte ich noch. Ich könnte Kaffee machen. So, ich hab die rüber und hol mir Waffeln. Tee. Treptopoppe, denkst du bei Gelegenheit noch an den Link? Den hatte ich im Chat gepostet, aber ich schicke ihn dir nochmal. Danke. Wie hast du denn das Fass von dem Sitz wieder runtergekriegt? Warst du nichts mehr? Das war doch eng. Das Fass liegt ja immer noch da drauf, weißt du? Es ging nicht mehr runter. Was? Nein, das Fass steht doch auf meinem Balkon. Da steht es mittlerweile. Ja, der Muffel ist Zeuge. Ich habe schon den Kopf reingetan, ja. Als Junge also, den Zaubertrank gefallen. Ja, also zu zweit halt natürlich rausgehoben halt. Gott, schnieft die Glaso? Nee, das ist die Maus. Nein, Gott. Die hat eine kleine Schnupfnase. Ah, die Maus. Oh, eine Schnupfnase. Ja, die Maus hat eine kleine Schnupfnase, ja. Also. Sag nur Teflon Spray. Alicia hat gestern festgestellt, dass die Mäuse gar keine Schwänze haben. War noch Zeiten. Okay. So, ich werde mich dann auch mal verabschieden. Dann ciao. Ciao, ciao. Tschüss, Lakai. Schlaf gut. Dann. Ciao. Bzzzt. Ciao, ciao. Ciao. Bis nachher. Jo, ciao. Bis nachher beim Fluchen. Ja, ja. Ruhe da draußen. Jetzt ist einmal Ruhe. Okay, tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Irgendwie gefällt mir der Titel immer noch nicht so ganz. Ich muss für Freitag einen Kuchen backen und ich weiß nicht was. Für was? Für wen? Für unseren Chefe. Na, was mag er denn? Zwiebelkuchen. Ja, mögen tut er alles, bloß ich unterstütze nicht das Fett werden. Beziehungsweise ich darf mir dann wieder anhören, dass ich schlank bin. Weil das Lustige war ja am Samstag, also wir haben nicht gegessen, wir haben gefressen. Von daher verblüfft mich die Gewichtsabnahme doch sehr. Hallo? Also, bei mir hat auch jemand die Waage verstellt, aber ins Negative. Die Woche. Ja? Ich weiß nicht. Na doch, ich glaube schon, dass du das warst. Ich weiß nicht mal, wo deine Waage steht. Außer und die Küchenwaage. Du hast sie heimlich gefunden, Muffel, gibst du. Nur. Ins Negative, dann hat er dich leichter gemacht, oder wie? Nee, negativ vom. Ne, positiv wäre weniger, negativ ist mehr. Aha, so. Also negativ für sie sozusagen. Ich glaube, mein Nachwuchs geht gerade stiften. Hat was von Darth Vader in klein. Gibst zu, du hältst dir das Mikro direkt unter die Nase, oder? Was? Nein. Das ist das Geräusch, das ist doch nicht mehr normal. Doch, ist normal. Dann ist was kaputt. Nein, das ist alles in Ordnung. Aber sie liegt halt auf ihrer Nase so blöd drauf. Auf der Nase? Ja, also ihre Nase ist nicht ganz frei zum Atmen. Ist doch die Kleine, gell, oder? Ja, das ist die Kleine. Ja, ich höre das doch richtig. Hey, ich bin Kindergartenschwester. Das hat mich jetzt schon sehr verwundert. Nee, nee. Aber alles. Alles im grünen Bereich. Ich bin deine Tochter. Ja, ist sie. Es fehlt das noch. Das kommt trotzdem sehr seltsam hier an. Naja, ich war heute bei dir gegenüber, nebendran. Nebendran? Hä? Ja. Genauso wie damals gegenüber in der AK, oder was? Nee, heute war ich wirklich gegenüber von dir. Gegenüber? Was machst du denn? Also, nebendran, ja. Ich was glaub, machst du denn bei den Nachbarn? Liter, ich glaube, nee, die haben mir, glaube ich, heute ein Liter Blut abgenommen oder so. Ein Liter gleich. Ja. Haben sie die Röhrchen mal voll gemacht. Aber alle. Ja, klar. Das passiert dir noch öfter, wenn du das weitermachst. Ja. Und jetzt in 2 Wochen, haben sie gesagt, muss ich wieder hin. Mhm. Endgültig Befund, oder wie? Nee, diese ärztliche Untersuchung. Ja, die ist ein Witz. Ja, aber sie müssen ja jetzt erst das ganze Blut untersuchen und dann... Ja, die ärztliche Untersuchung ist ja Blutdruck, Puls. Husten Sie bitte mal, einmal tief einatmen und tut's weh, wenn ich Ihnen in die Nieren haue. Ja, tut mir weh. Ja, mir auch. Mehr als sonst, sage ich mal so. Aber sonst... ist das sehr unspektakulär. Ach ja, und es ist jetzt sogar so, dass du ja, wenn du in Italien warst, eine 4-Wochen-Sperre hast. Ja. Ach so. Wie sind das? Weil wegen das Nil-Virus. Dieses West-Nil-Fieber, das sie da haben, ja. Da, das kursiert da. Und, aber nicht in dem, nicht in der Provinz, wo ich bin, aber trotzdem bist du gesperrt. Richtig. Okay. Du darfst inzwischen nicht mal mehr nach Wien. Nee, nach Österreich, komplett nicht. Ja, achso, Österreich inzwischen komplett. Ich weiß gar nicht mehr, das letzte habe ich gar nicht mehr gelesen. Dieser Zettel, der ändert sich wöchentlich nämlich. Das rückt ja, immer aber näher. Aber nur zwischen 1. Juni und 30. November. Ja, ja. Und also zwischen 1. Dezember und Ende 31. Mai darfst du hin. Das ist ohne. Ja, weil diese Insekten dann anscheinend nicht mehr fliegen nach deren Theorie. Aber das Problem ist, dass wir diese Insekten nächstes Jahr in Deutschland wahrscheinlich haben und dann fällt der ganze Scheiß sowieso weg. Ja. Davon gehen sie eigentlich aus. Dann haben wir das West-Nil-Fieber nämlich hier in Deutschland genauso. Ja, aber ich finde es trotzdem, wenn du nicht mal in der Provinz warst, wo es ist, dass du trotzdem gesperrt bist. Ja, mein Gott, die haben mich nach Russland, haben die mich 4 Monate gesperrt. Ja. Weil ich ja eventuell kontaminiertes Wasser trinken könnte, so ungefähr. Ja, aber teilweise sind sie eigentlich schon witzig, dass du eigentlich auch die ganzen Leute, mit denen du intim bist. Die ganzen Leute? Mit wie vielen Leuten bist du denn intim? Hey, jetzt ist doch irgendwas aus dieser Hauptbahnhof-Bekanntschaft. Ne, du musst dich jedes Mal fragen, im Prinzip warst du länger als 6 Monate dauerhaft im Ausland. Ja, wenn du so viele Leute hast, mit denen du intim bist und das nicht genau auf dem Radar hast, wo die den letzten 6 Monate waren, musst du dir das fragen, ja? Nicht die letzten 6 Monate, sondern es kam die Frage, ob die generell schon mal länger als 6 Monate am Stück im Ausland waren. Ja, ich weiß, ich kenne die Frage auch. Das Problem ist auch, dass ich die theoretisch jedes Mal mit Ja beantworten müsste. Siehe oben. Ja. Weil ich mit einer Person intim bin, die nicht aus diesem Land stammt. Punkt. Ja, fertig. Alles so. Ja, eben. Die wechselt aber nicht. Aber die lebt schon seit 11 Jahren hier und die wechselt aber nicht bei mir und das ist witzlos. Das sagst du jetzt so. Das sage ich jetzt so. Und ich müsste es jedes Mal mit Ja ankreuzen und mir jedes Mal wieder mit den Würmer aus der Nase ziehen lassen, warum ich das jetzt mit Ja angekreuzt habe. Den Scheiß, den haben wir schon hinter uns. Also ich kreuze das inzwischen rigoros mit Nein ein, weil es ist sowieso bekannt, dass ich in welcher Lebenssituation ich bin. Und daher sehe ich das gar nicht mehr ein. Naja, in der heutigen Zeit ist das ja schon eine Ausnahme. Also. Ja, das kommt auch dazu. Was ist eine Ausnahme? Dass du einen typisch deutschen Jungen hast, der... Achso, ich dachte, dass man nur mit einer Person intim wird. Ja, das ist sowieso die Ausnahme, ja. Ich weiß schon, für dich. Oh Gott. Ey, wir sind noch live. Was verkauft ihr eigentlich? Nur Blut oder... Verkaufen? Verkaufen kann... Alles, was du willst. Speichel, Sperma. Ich kann dir guten Stoff besorgen. Mhm. Ja, das hat man das letzte Mal schon, stimmt der Poppy. Wo war das? Moment, ich suche was. Ich suche gerade was. Ich habe gerade was richtig schön Passendes. Ich finde es nur nicht mehr, verdammt. Jetzt kommt es wieder. Ja, ich suche gerade einen neuen Jingle. Ah, hier, ich habe ihn. Guten Tag, ich bin Dr. Harald Hering. Ich bin der Direktor des Hering-Instituts. Ich möchte Sie heute daran erinnern, dass die nächste Grippewelle ganz bestimmt kommt. Und dann werden wieder Tausende von Menschen Ihre Hilfe brauchen und Ihren Speichel. Im Namen der diesjährigen Speichelspendenaktion bitte ich Sie, spenden Sie frühzeitig und spenden Sie großzügig. Nur wenige wissen, dass viele Menschen nicht in der Lage sind, ausreichend eigenen Speichel zu produzieren. Für Sie ist ein gesunder, feuchter Auswurf im Husten nur ein schöner Traum. Aber mit Ihrer Hilfe kann genügend freudespendender, reinigender Speichel gesammelt und an diejenigen verteilt werden, die ihn brauchen. Wir sind eine private Initiative. Wir brauchen Sie. Darum bitte, spenden auch Sie Speichel. Informationen über unsere Speichelspendenaktion erhalten Sie unter http://www.hering.speichel. Spucken auch Sie für das Glück Ihres Nächsten. Oh mein Gott. Tja, ja. Aber zum Thema Grippewelle. Wisst ihr, was gerade extrem auf dem Vormarsch ist? Habe ich heute erfahren, dieser Norovirus. Na gut, der kommt ja alle paar Wochen mal vorbei. Bin ich gleich mal aus dem Krankenhaus geflohen, wo ich das gehört habe. Ja gut, Noroviren ist ja ständig. Aber böse. Mei. Ich kotze von Noroviren wenigstens nicht, das ist angenehm. Ich hab gedacht, ich stirb drei doch noch. Noch drei doch. Schnitt vorbei. Nö, ich krieg da höchstens meine Scheißerei und dann war's das. Ich hab gedacht, ich muss sterben. Und nee. Ich halt echt kühl aus. Das geht bei uns. Kenn ich gar nicht. Was ist denn das? Nur Durchfall. Magen-Darm-Erkrankung, aber ganz, ganz böse. Also ganz böse. Relativ kurz aber nur. Und dann kommt erst oben und dann unten oder andersrum. Und dann dazwischen. Oder gleichzeitig. Oder gleichzeitig ist auch schön. Und das ist aber innerhalb kürzester Zeit ist das weg. Das ist halt bei kleinen Kindern ist es kritisch, weil richtig. Die halt sofort austrocknen. Aber also, sonst... Ich glaube, ja, das läuft bei uns in der Sommergrippe oder so. Ein laues Lüftchen. ja. Nee, ja, das ist immer so eine... Das läuft ja auch so wellenweise über den Planeten hier, diese Noroviren. Genau wie die Grippe auch. Jetzt haben sie mir heute erzählt, wo ich bei uns oben im Betrieb war und da habe ich gesagt, ja, ich habe da noch einen dringenden Termin. Aber ich habe erfahren, dass ich vielleicht die Station wechseln darf. Wohin? In eine Querschnittstation. Also wer bei mir hier in der Nähe, muss ich nicht so weit fahren, weil das ist ja zweigeteiltes Haus ist. Mhm. Und ist ja klar, da ist die Keimbelastung eine andere, da ist die Arbeitsbelastung eine andere, da ist alles ein wenig entschleunigt, weil die Leute ja nicht können. Und ja, es ist für mich eine gute Alternative, wenn ich wieder zurückkomme. Wärst du nicht schlecht? Ja. Ich mache alles. Ja, meine Schwester fängt am Montag an. In der Toronto, glaube ich. Ach Gott, die Arme. Oh, scheiße. Sagen wir so, meine Schwester war wie viele Jahre im Altenheim tätig? Weiß ich nicht. Und danach war sie auf der Toronto. Okay. Und dann hat sie gemeint, ihr habt keinen Bock mehr. Und dann ist sie jetzt auf der Intensiv. Als Schwester immer. Und jetzt macht sie ja... Und jetzt muss sie Toronto anfangen. Also aber Toronto nur, ist hart. Ich glaube nur für. Ja, aber sie kennt es halt eh schon. Also wie gesagt, ich habe 10 Jahre Toronto gemacht und habe dann gesagt, nee. Irgendwann ist ein Punkt, wo du sagst, sonst werde ich selber Toronto-Patient. Und ja, ich bin froh, dass ich da weg bin, aber ich sehe es eben, was die Ärzte da leisten müssen, die in der Toronto eingesetzt sind und Wahnsinn. Ja. Also die muss halt 4 Wochen jetzt in der Inneren halt machen und da ist sie auf 4 Bereichen drin. Naja, wahrscheinlich anderem, Nephro und so weiter, Nephrocardio. Also ich weiß, dass sie 4 Wochen Notfall ist, also eine Notaufnahme. Hm? Ich glaube 4 Wochen Cardio und 4 Wochen Schlaganfall. Okay. Und dann geht's ja nach Murnau für sie. Cool, Murnau ist ein Traum. Und zwar Chirurgie. Das ist geil. Also Murnau muss man gesehen haben. Ich habe damals 2 Möglichkeiten gehabt nach der Lehre. Ich hätte in die Schweiz gehen können. Mhm. Oder Murnau. Und ich Idiot bin dann hierher gegangen. Anders kann ich es nicht sagen. Weil in der Schweiz hätte ich super Chancen gehabt. Da wäre ganz anders geheult. Und ja, schönere Gegend und generell die Leute wegen gechillter. Und Murnau wäre interessant gewesen, weil du halt wahnsinnig viel lernst. Ja, also die fliegen ja auch von hier, die Leute, also die ganzen Forstarbeiter und Waldarbeiter und alle nach Murnau runter. Genau, also die große Unfallklinik. Ja. Und ja, Alex haben sie damals auch, der ist ja mit einem Snowboard, Snowboard gefahren, abseits der Piste. Dann hat sie ihn ja mit dem Kopf auf einen Stein gelassen und dann haben sie ihn auch mit dem Christoph nach Murnau gebracht. Ja gut, bei euch da unten liegt es nah, dass man nach Murnau fliegt, das ist ja nicht so weit. Nee, aber also die haben gesagt, also alles, was eigentlich so mäßig ist, fliegen sie gleich nach Murnau. Mein Gott, alles, was mit dem Kopf ist, kommt bei uns nach, weil wir die große Kopfklinik haben. Ja. Das ist ein Teil von unserem Klinikverband. Und was macht der Schwester jetzt genau? Studiert die jetzt Medizin oder was? Die hat jetzt das 2. Staatsexamen hinter sich. Jetzt geht sie ins PJ. Und okay. Dann hat sie nochmal 3. Staatsexamen. Also mögliches noch. Doktorarbeit und den Gedöns. Ja, das ist ja danach dann. Also während der Facharztausbildung, glaube ich, wollte sie dann ihre Doktorarbeit machen. Wie alt ist denn deine Schwester? Jünger als du. 1 Jahr jünger als du. Ey, scheiße, hab ich mein Leben verkackt. Ja, du, also die hat halt nachher, die hat Abi gemacht. Dann hat sie Schwester, also Ausbildung gemacht. Hm? 3 Jahre und dann hat sie gearbeitet. Und eigentlich war es immer ihr Traum, Medizin zu studieren. Und dann hat sie Studienplatz in München bekommen. Ja, und dann hat sie erst ziemlich Ärger mit, also der hat dann einen Freund gehabt und das Ganze ziemlich boykottiert. Und da war es dann auch ziemlich das Studium. Dann ging es halt so richtig bergauf mit dem Studium. Ja, und jetzt hat es heuer das 2. Staatsexamen geschrieben und jetzt geht es halt am Montag ins PJ. Also, cool. Doch. Ja, das war eigentlich auch mein Plan, noch zu studieren, weil ich ja auch immer Kinderärztin werden wollte. Deswegen bin ich ja Kinderkrankenschwester erstmal geworden. Und dann kam aber die Pflegedienstleitung dazwischen. Und ja, dann war ich erstmal das und dann hatte ich die Schnauze voll. Und jetzt, mich würde es schon reizen, noch einmal auf die Schule zu gehen, aber auf der anderen Seite in meiner derzeitigen Situation, ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Ja. So, ich nehme uns mal vom Sender. Leider ist das Band zu Ende. Tut mir leid und tschüss.